Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Tobi. Hallo, und mit dem Martin. Hallo. Heute ist die Folge, ich rate jetzt mal, 363. Richtig. Ah, gut. Ich sehe nämlich gerade nicht das ganze Fenster, aber ich sehe einen Teil von dem Link für den Zahlenfakt und Glück gehabt. Was ist denn der Zahlenfakt, Marcel? 363, ich habe gleich zwei Zahlenfakten, Faktoten. Und zwar der Frieden von 363. Wer weiß es, zwischen wem und wem könnte dieser Frieden? Den Kardassianern und den Klingonen. Also zwischen dem Sassanidenreich und den 363. Wer hat 363 Dinge getan? Wer schlüpft aus dem Ei? Das Römische Reich. 3-3 bei Issos große Keilerei. Genau, also das Römische Reich und das Sassanidenreich hat im Jahr 363 Frieden geschlossen. Und außerdem gab es im Sony-Jahresbericht 36,3 Millionen Abonnenten von PlayStation Plus. Damals Warte mal, schon. Damals, Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, damals gab es doch Sony noch gar nicht. Ja, im Jahresbericht 2000, ja, diesen. Ach so, nicht im Jahresbericht 363. 2008. Die Zahl ist ernst. Die ist ernst, 36,3 Millionen PS Plus Abonnenten, was ich ziemlich krass finde, denn es gibt nur 94,2 Millionen PlayStation 4s. Das heißt, jeder dritte ist PlayStation Plus Abonnent. Okay. Krass. Warum auch immer. Ich meine, diesen Monat, wir müssen uns, glaube ich, auch koordinieren mit der Funkdisziplin. Das ist lustig. Das ist lustig. Wir sind die einzigen, die im gleichen Raum sitzen. Ja, wir sehen uns nicht. Wir sehen uns im Chat nicht und können wir nicht gucken, wann der andere gerade reden will. Okay, Tobi. Diesen Monat im PlayStation Plus Abo gibt es The Surge für kostenlos. The Surge ist ein deutsches Spiel, soll ein Souls-like sein. Ich habe heute mal reingeguckt und es ist sehr lustig, weil es mit so Realvideo anfängt. Dann kommen so Render-Sequenzen und dann fängt das richtige Spiel an und in jedem Schritt wird die Bildqualität immer schlechter und schlechter, bis es dann halt so wie ein B-Movie aussieht, optisch. Aber das ist halt anscheinend auch die Qualität, die man in Deutschland produzieren kann mit der Kohle, die man hier zur Verfügung hat zum Produkt. Ist es denn ein brauchbares Spiel? Weil ich habe gesehen, dass du spielst ab und zu. Ich warte ab und zu drauf, dass andere Leute diese Plus-Spiele mal anfassen, bevor ich sie anfasse. Also ich drück immer so dieses Add to Library, aber ansonsten lasse ich das auch bleiben. Ja, sagen wir mal so, also das Search, fand ich halt interessant, wollte ich eh mal reingucken, ich hätte es mir aber nie gekauft. Ich glaube nicht, dass ich es weiterspielen werde, weil das war, also die Story alleine, das ist alles so. Ja, man fühlt sich ein bisschen so in die 80er Jahre, was die B-Movies angeht, zurückversetzt. Ja, also da gibt's so eine Corporation und du bist auf einem Planeten und dann musst du eigentlich Dinge tun. Du bist da so ein Arbeiter, aber alles ist irgendwie schief gegangen. Irgendwas ist passiert und du weißt nicht genau. Und die Story hast du halt überall tausendmal, Milliardenmal. Also zum Beispiel der Prey-Reboot hat ja sogar so eine ähnliche Story, aber die fängt viel cleverer an am Anfang, ist aber eigentlich vergleichbar. Ne? Ist das das mit dem Rollstuhl? Ja, genau. Okay. Und vielleicht da noch als, also von Deck 13 ist das Spiel, vielleicht da noch als kleiner Nebenhinweis, The Surge 2 befindet sich gerade in Produktion. Das heißt, also es wird auf jeden Fall einen Nachfolger geben. Vielleicht ist der dann auch in den Bereichen ein bisschen interessanter. Vielleicht von vor 5 Jahren und nicht von vor 15 Jahren kopiert. Keine Ahnung, ich meine, wenn das Gameplay taugt, dann kann man da auch, glaube ich, wieder viel verzeihen. Es wirkte bis jetzt nicht so, als wäre das auch überhaupt meine Art von Spiel. Aber ja, keine Ahnung. Man kann mal reingucken, ist ja jetzt gerade kostenlos. Ist natürlich auch eine gute Werbemaßnahme dafür, wenn jetzt der zweite Teil in Produktion ist. Kurz noch ein Punkt zu den PlayStation Plus Spielen. Ich habe von meiner PlayStation Plus App auf iOS eine Notification bekommen mit, hey, vergiss nicht, deine PlayStation Plus Spiele runterzuladen. und habe dann reingeguckt und habe The Search mit The Purge erstmal verwechselt geistig und mir dachte gedacht, ja, das interessiert mich nicht. Und dann gab es da noch Conan irgendwie, diesen Penis-Simulator, und den habe ich dann irgendwie auch nicht runtergeladen und dann habe ich die Ja, irgendwie mache ich das immer so, dass ich nur eins von beiden runterlade. Also es gibt ja immer zwei Spiele oder mehr sogar, aber dass ich lade so gut wie nie beide runter, weil das mir dann auch zu aufwendig ist. Das wegzuklicken. Ja, mir geht vor allem der Platz aus sogar. Ja, genau, das ist auch das Problem. Auch ich bin inzwischen schon wieder am Spieler löschen müssen. Naja, 36 Millionen Abonnenten. Hm. Krass. 36,6 natürlich, weil die Folge ist ja die 6. 3, 6. Ja. Genau. Ich meine immerhin, die machen das nicht so wie Twitter, dass dann in seinem Web-Interface, wenn du 36.128 Tweets geschrieben hast, dann schreiben die tatsächlich 36200. Also sie runden, schreiben aber alle Ziffern mit Nullen dann aus, was ich wirklich völlig irre finde. Aber gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass im Englischen halt da einfach dann 63,2K geschrieben wird, also es wird abgekürzt. Wahrscheinlich ist das einfach so ein Lokalisierungs-. Das könntet ihr auf Deutsch auch machen, das würde jeder verstehen. Nun ja, kommen wir tatsächlich zu den Themen dieser Woche, wo wir so lange beim Zahlenfakt verweilt sind. Und wir fangen an mit Gerüchten um iOS 13 Features. Namentlich Dark Mode überall und Detachable Panels in Apps, vor allem auf iPad. Ja. Was sind denn überhaupt Panels? Naja, also so kleine Fenster. Ach, die auf iPad nur? Ja, ja. Okay, verstehe. Ja. Es gibt ja dieses Panel-Kit, dieses Open-Source-Projekt, wo du das jetzt schon machen kannst im Prinzip. Und das soll dann wohl auch ins System wandern, Gerüchte halber. Aber gibt es denn schon was in den Panels lebt? Also gibt es undetachable Panels jetzt schon und die werden dann detachable oder wird es ein ganz neues Element? Nein, also diese Panel gibt es ja jetzt schon in iPad-Apps. Wenn du irgendwie einen Button klickst und dann geht dann so ein Overlay-Fenster auf. Also das ist das, von dem die Leute reden, wenn sie Panels sagen. Ach, du meinst jetzt Popovers und die Popovers kann man mir so abziehen und genau. Das ist so die. Also ich bin mir unsicher, ob das wirklich so sein wird, weil das ist schon so ein komplett neues UI-Element, das man dann da so einbauen würde. Weil, was machst du denn? Also wie passt denn das hier ins System? Klar, könnte kommen. Schwierig. Ich glaube, es ist eher so dieses Dokumentending, oder? Also es ist eher so dieses Safari-Dokumenten-Interface. Und Sie haben ja jetzt angefangen gehabt, also auch Split-View dann bei Safari zu erlauben, aber es ist dann im Safari, also nicht zwei Safaris, die nebeneinander sind, also diese komische, okay, dieselbe App darf aber nicht zwei Teile von dem Multitasking übernehmen, so. Und ich glaube, in der Gedankenlage wird es eher so sein, dass es halt so detachable Zeug gibt. Das ist wirklich so, die App ist halt jetzt ein so ein Fenster, in Anführungszeichen, das aber so ein Multitasking-Split-View-Bereich ist, der halt ein bisschen organisiert wird auch. Ja. So könnte ich mir das vorstellen. Die Nomenklatur, was diese Rumors angeht, ist auch so ein bisschen all over the place, also weil sie sprechen halt von dem Panel-Kit und zeigen da auch das Video dazu, wie das da läuft, und dann geht es halt weiter mit these cards can be stacked on top of each other and depth effect can be bla bla bla. Also es ist irgendwie so alles ein bisschen kreuz und quer Gemüse, aber es klingt so, als hätten sie irgendwie tatsächlich ein bisschen Fleisch in Sachen Rumors. Vielleicht bezieht sich das ja auf den Bildschirm des iPhones, weil jetzt Samsung bringt ja jetzt gerade das knickbare Telefon raus. Und beim iPhone kannst du dann wahrscheinlich so bestimmte Teile vom Bildschirm abdetachen und weitergeben. Ja, so Family Detachment, wo du dann deiner Familie so ein Drittel des Bildschirms geben kannst. Also ich finde jetzt aber an sich ganz spannend, so wirklich diese mehr Dokumente, also spannend und auch irgendwie interessant, wie dann die Entwickler darauf aufspringen oder nicht, weil wenn jetzt wirklich praktisch dieselbe App mehrere Dokumente gleichzeitig offen haben kann, dann kann man halt endlich auch zwischen zwei Dokumenten in Pages hin und her kopieren und so einen Scheiß, der halt im Moment relativ nervig ist, so navigationstechnisch oder auch so Vergleiche machen und sowas. Wo ich gespannt drauf bin, ist, wie die einzelnen Apps das dann machen. Also wie viele Leute dann das wirklich schnell adopten, damit das dann auch systemweit dann Spaß macht oder ob sie irgendwas gemacht haben, dass das irgendwie so automatisch geht, kann ich mir kaum vorstellen, weil kommst du ja in Kraut und Rüben mit deinen Dokumenten, weil wer weiß denn, ob du dasselbe Dokument vielleicht in derselben App offen hast oder nicht. Ja? Ja. Und dann automatisch safe und beide machen sich alles kaputt, weil die iCloud synkt dann und dann kommt der iCloud-Browser in einem und also iCloud Drive Browser. Ich habe da so ein bisschen Angst, aber es ist so ein Schritt, der jetzt so, es wirkt so ein bisschen wie so diesen, wie eben die iCloud Drive Interface und wir machen jetzt mehr so eine more capable Computer Plattform draus. Es klingt für mich stimmig, ich habe ein bisschen Schiss. Ich bin so ein bisschen überrascht, wie detailliert die Rumors tatsächlich auch schon sind. Also da wird dann auch hier noch aufgemacht mit, es gibt tatsächlich eine neue Undo Gesture auf dem iPad. Man muss es nicht mehr schütteln. Nämlich, man muss einen Three-Finger-Swipe auf der Keyboard-Area machen. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, was ich besser finde, wenn ich ehrlich bin. Weil so ein Drei-Finger-Swipe ist schon eine sehr hidden Ding. Und auch nur, wenn eine Tastatur da ist, wo du auf dem iPad sowieso links oben schon den Undo-Knopf hast, in dem Standard-Overlay, wenn es denn da ist, beziehungsweise früher war sie sogar innen drin irgendwo einen Knopf auf der Tastatur, weil die Tastatur ja mehr Platz hat auf dem iPad. Also ja, Undo irgendwie sich drum kümmern, gute Idee, Drei-Finger-Swipe. Machst du ja in die Apps dann auch nicht mehr. Hast du in den Apps schon einen Zwei-Finger-Tab so etabliert bei so vielen Dingen, so viel zurück und wieder nach vor und mir unklar. Also ich weiß nicht, ob ich es gut finde, weil so diese Vereinheitlichung von Interfaces haben sie ja schon länger nicht mehr so drauf, finde ich. Auch da kann ich nur einen Hardware-Button empfehlen. Als Ando. Ich habe ja gemerkt, dass ich keine Screenshots mehr machen kann, weil alle Screenshots, die ich mache, haben immer die Volume Control drin, weil ich so unglücklich drücke, dass erstmal das Volume aufpoppt und dann der Screenshot passiert. Das wird ja auch gefixt in iOS 13 oder zumindest verbessert. Es gibt nämlich nicht mehr dieses riesige Volume Overlay hat, sondern es wird wohl kleiner. Stimmt, haben sie schon lange gesagt. Oh, ja. Das ist schön. Das ist schön. Ja, außerdem an Gerüchten, Font-Verwaltung kommt tatsächlich. Also man muss nicht mehr Profile installieren, sondern man kann einfach so Fonts installieren. Ja. Und es gibt einen Read-Later-Button in Mail, so wie man das von modernen Mail-Clients auch kennt. Sprich, zur wiederholten Vorlage. Ah, interessant. Ja, das ist bestimmt nicht alles. Nee, wir ja letztes aber das Jahr ist das, was so ein Talk-Release bekommen haben. Kriegen wir jetzt, glaube ich, noch viel mehr Tick und ich habe ganz viel Angst, weil das ist, also im Endeffekt ist auch so vom Zeitrahmen her, das, was zur WWDC dann kommt, wird jetzt dann so eingetütet erstmal. Mhm. Und das läuft bestimmt nicht so rund. Ich werde keine Betas benutzen. Man könnte noch so eine Swipe-Geste machen, wo du dann siehst, was unter dem Notch ist. Okay, ich bin trollig drauf. It can never be revealed what is beneath the notch. Uns wurde hier vorgeworfen, dass wir uns zu viel beschweren, aber ich weiß nicht, was besser ist, wenn wir einfach dann rumtrollen stattdessen. Nun ja, kommen wir zu dem nächsten Agendapunkt. Der ist internationale Computerspiele-Sammlung und ich kann mir darunter erstmal nichts vorstellen. Who put this in here? Nobody. Okay. Ich habe das reingepackt, weil ich fand es eine lustige heiße Meldung, total irrelevant, aber so das ist, also wenn man mal auf die Seite geht, da ist eine internationale Computerspiele-Datenbank, die sieht aus wie so ein schlechtes PHP-Interface von unendlich langer Zeit her und da kann man dann so nach alten DOS-Spielen und so weiter suchen und das ist irgendwie aber was gefördert wurde und von der USK praktisch, so der USK-Datensatz jetzt so im öffentlichen Zugriff mehr oder weniger und wenn man da jetzt nochmal nach Doom sucht, dann kommt hier so ein ganz schlechtes Ergebnis und dann kommt diese StarCraft-Software-Minus-Nummer, das ist geil absurdes Verzeichnis, das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil ich fand, ich war hin und weg von wie absurd das ist. Ja, weil irgendwie, es ist ein Haufen Daten, es sind Namen, Titel und Erscheinungstermine dann irgendwie so, dann ist es ein ID, aber es sieht aus wie ein ganz schlechtes Datenbankinterface. Hier zum Beispiel bei Warcraft 2, To Beyond the Dark Portal ist dann Software-114262 ist nämlich die ID. Das System ist Windows 3X und 95. Der Objektinhalt ist ein Einzeltitel. Die Sprache ist Deutsch. Der Datenträger sind CD-ROMs. Es gibt ein EAN dann und es gibt einen Publisher. Und der Objektinhalt ist dann More War. Über 100 neue Szenarien. Was ist das jetzt? Ein Zusatz? Standort ist in der Sammlung des Computerspielemuseums. Ich finde keinen Link in dem verlinkten Artikel zu dieser Computerspielebank. Nicht? Wo hier ist der, steht der dann? Da? Computer und Link? Nein. Dann kommt man auf Heise Thema Computerspiele. Seltsam. Wo ist der? Genau. Und dann ist in dem Artikel gleich relativ zügig ein Link: die internationale Spielesammlung. So. Na ja, hier so vierter Absatz oder so. Nein, ja, aber, der Link ist www.internationale-computerspielesammlung.de/de. Ah, okay, gut. Also irgendwo arbiträr im Artikel drin. Interessant. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen seltsam, dass man sich da irgendwie auf diesen Sammlungsgedanken, der ja hier etwas anachronistisch wirkt, so versteift und sagt, wir haben diese Sammlung und wir haben diese Artefakte, CD-ROMs und so weiter. Wenn man sich das Internet Archive anguckt zum Beispiel oder wenn es nur um die Datensätze geht, wenn man sich Moby Games anguckt, dann ist man da international irgendwie schon weiter, habe ich das Gefühl. Ja, also ich fand es echt so eine absurde Meldung. Also man gibt es ja auch, was, wenn du Maniac Mansion aufmachst, dann hast du jetzt auf einmal nur die Amiga-Version, wie du von der Amiga-Version auf was anderes kommst und was, also was so an Daten drin ist. Manche Bilder sind ganz nett, also die haben ab und zu so schlechte Packungsfotos so von altem Zeug. Das ist dann lustig, wenn sie haben. Also ich weiß nicht, ob das jemals ein relativ relevante Datensatz wird, dieses Ding. Ich fand es aber absurd. So IMDb ist schlecht. Ich denke halt, wenn man so eine Sammlung machen will, dann muss man sich halt auch darum kümmern, dass sie irgendwie zugänglich ist. Und so bringt es halt irgendwie relativ wenig jetzt als Laie betrachtet, weil ja, dann kann ich nachgucken, wer irgendwie Warcraft gemacht hat. Aber das kann ich auch im Internet. Und wenn ich mir dagegen halt irgendwie, wie gesagt, das Internet-Archive angucke, die halt irgendwelche alten Automatenspiele im Webbrowser emulieren und dann tatsächlich auch zugänglich machen als Spielinhalt, dann gibt's da so zwei verschiedene Ansätze. Martin, Warcraft ist natürlich gar nicht drin, sondern nur World of Warcraft. Okay. Also kannst du das nicht nachgucken in der Datenbank. Ach, sorry, ja. Gut. Wo wir schon bei der deutschen Computerspiel-Kram-Branche, whatever sind, kommen wir zum Deutschen Computerspielpreis. Ist es Deutscher Computerspielpreis? Ja, oder? Das ist Deutscher Computerspielpreis. Ja. Ich will immer Spielepreis sagen und das ist falsch. Ja, ist auch. Das ist richtig. Mir geht es beim Game Camp Munich immer so, dass ich Games Camp Munich sage. But. Aber es heißt Game Camp. Game Camp, oder? Genau, ja. Nur der Grund, um der Chronistenpflicht Genüge zu tun, der Deutsche Computerspielpreis wurde gewonnen von Trüberbrook, was ich immer noch nicht gespielt habe. Alle Hauptnominierten haben aber Preise bekommen. Unter anderem Unforeseen Incidents, das Adventure. Und interessanterweise, Philipp Stollmeier hat mit Supertype überhaupt nichts gewonnen, sondern mit seinem anderen Spiel Seesaw, was mir ja persönlich nicht so gut wie Supertype gefallen hat. War aber Runner-up in mindestens 5 Kategorien, inklusive der Kategorie Mobile, wo Seesaw dann gewonnen hat. Das heißt, er war quasi sein eigener Konkurrent auf der nominierten Liste. Ja, ich glaube, mindestens 5 Kategorien waren dann 3 Kategorien oder so ähnlich. Oder 4. Also es waren höchstens 4. Aber mindestens 5. Auf jeden Fall. Plus, minus ein paar. Auf jeden Fall. Ich habe es im Livestream verfolgt und der Deutsche Computerspielpreis stach vor allem hervor durch eine unsägliche Auswahl von Moderation und Laudatoren beziehungsweise Laudatorinnen. Moderiert hat es Ina Müller, die kannte ich vorher nicht. Und zwar mit einem Duktus, der, wir sind es ja gewöhnt, erstmal die ganze Zeit auf den Gamer-Klischees rumgehackt hat und die Spieleentwickler halt als ja die Kellerkinder bezeichnet hat. Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, auch wenn es nicht immer gleich schlimm war. Aber sie hat halt auch noch sexistische, rassistische und ableistische Witze gemacht zwischendurch. Also es war wirklich unerträglich. Die Laudatoren haben sich mal wieder damit gebrüstet, dass sie nicht Computer spielen. Also es war insgesamt äußerst schwierig, die Veranstaltung. Und ja, irgendwer sucht es ja aus, wer da spricht und wie. Und ich finde, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Nee. Also mir taten auch die Leute leid, die da ausgezeichnet wurden, denn eigentlich kommt man da hin, um ja dafür, für die Arbeit, die man gemacht hat, ausgezeichnet zu werden und nicht um sich beschimpfen zu lassen. Ja, es ist irgendwie, also ich finde es interessant, dass es halt jetzt tatsächlich im Mainstream auch ankommt als eine Veranstaltung, die kritikwürdig ist, was diese Aspekte angeht. Also es gab diesen Spiegelartikel, der so richtig mal draufgehauen hat. Das ist ja eine Entwicklung, die seit Jahren im Prinzip passiert. Also dass irgendwie immer dieses Hallo, liebe Gamer, so nein, also das ist eine Branchenveranstaltung für Spieleentwickler, für die Spielebranche. Ich kann auch nicht beim Oscar irgendwie Hallo, liebe Kinobesucher sagen, wenn ich das Publikum adressiere, weil Brad Pitt ist kein Kinobesucher. Ja? Also ich, ja, und es ist einfach, es ist traurig zu sehen, dass man einerseits halt sagt, okay, das ist, muss ein großer Kulturpreis sein und das ist irgendwie, das muss hier irgendwie vergleichbar werden mit Film und was nicht. Und auf der anderen Seite versemmelt man halt dann tatsächlich die Moderation wieder so dermaßen, dass man diese Veranstaltung nicht ernst nehmen kann und sich als Branchenvertreter schämen muss dafür. Ja, und das war eben der Unterschied zu den letzten Jahren. Ja, da gab es immer genug peinliche Momente, die auch in diese Richtung gingen. Aber dieses Mal musste man sich, also das war wirklich, es war peinlich, sagen zu müssen, ja, das ist die Branche, aus der komme ich. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Ja. Und so schlimm war es nach meiner Erinnerung, also seit ich diesen Preis verfolge, noch nicht. Ja. Und ja, da muss ich vor allem, da muss ich vor allem auch die Politik Gedanken machen, weil denn die richtet den Preis mehr oder weniger aus. Ich weiß nicht, wie viel der Game jetzt drin hängt. Der Game ist der Branchenverband der Spieleindustrie. Wie viel der entscheidet, was da passiert und wie es passiert vor allem. Aber ja, also so ist es unwürdig und so ist es auch unfair. Also ich weiß, ich komme ja aus dem Brettspielbereich und da haben wir das Spiel des Jahres. Und das hat auch alle seine Probleme. Aber die Leute, die dann da gewinnen, die werden da gefeiert. Auch wenn es vielleicht niemanden interessiert, dass Brettspielentwickler existieren. Aber es ist eine schöne Veranstaltung, dass da jemand gefeiert wird. Ja, und hinterher kriegst du diesen Stempel und den klebst du auf dein Brettspiel und dann machst du große Verkäufe an Weihnachten. Also. Ja, also, na gut, also der finanzielle Aspekt ist ja das, was man am wenigsten kritisieren kann am Deutschen Computerspielpreis. Der funktioniert ja noch mehr oder weniger. Naja, gut, weil es ein Förderpreis ist. Ich meine, jetzt als Prestigepreis ist es halt irgendwie jetzt, also, du kannst irgendwie jetzt auf einer Veranstaltung mit Laien nichts damit gewinnen, zu sagen, ich habe den Deutschen Computerspielepreis gewonnen, weil den kennt halt niemand. Stimmt, ja. Ja, aber auf der anderen Seite, es liegt schon auch ein bisschen an den deutschen Spielen, dass das nicht so viel Prestige hat. Also wenn die deutschen Spiele gut genug werden, dass die international auch bekannt sind, dann wird es sicher nicht schaden, wenn die den Deutschen Computerspielepreis auch kriegen. Du könntest das mit dieser auch Trophäe verkloppen, aber die Trophäe finde ich übrigens super. Ich finde die auch hübsch. Ja, die ist geil. Die auf eine Gothic World of Warcraft vor 20 Jahren Art und Weise finde ich sie schon sehr geil. Gott. Ah, nein, halt, ich verwechsel es gerade. Die DCP ist ja diese Wolkenleuchte. Könnt ihr die mal beschreiben eben? Das ist so ein pentagonaler Wolkenkratzer Zylinder, der leuchtet. So brennstabartig. Ja, ja. Nein, um noch mal kurz einzuhaken mit, das liegt auch an den deutschen Spielen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also man muss nur nach England weiter gucken und sehen, wie da irgendwie die Branche eingebunden wird in Kulturpreisinfrastruktur. Stichwort BAFTA. So sollte es halt hierzulande auch laufen, meines Erachtens. Und da fehlt halt einfach auch die grundsätzliche Infrastruktur in Deutschland für sowas. Ja, und die deutsche Filmbranche, die prämiert ja auch schlecht von Amerika geklauten Kack mit Til Schweiger oder die 200. Rosamunde Pilcher-Verfilmung. Ja. Da ist ja auch nichts Tolleres im Vergleich zur deutschen Gamesbranche unterwegs. Na, gut, man muss halt auch sagen, vielleicht AAA ist vielleicht zu viel erwartet aus Deutschland, aber im Grunde müssten wir eine Indie-Szene haben können, die an die finnische heranreicht. Und es gibt ja sogar deutsche Studios, die bei AAA mitmischen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber irgendwelche FPS-Ballereien gibt es doch auch, die aus Deutschland kommen, oder zumindest teilweise. Nee, also was ich damit meinte, ist, du kannst halt auch sagen, okay, vielleicht machen wir halt nicht den AAA-Preis, aber einen Indie-Preis, der auch den Namen verdient. Also Finnisch habe ich genannt, weil Baba Is You ist zum Beispiel ein finnisches Spiel, ist aber weltweit anerkannt. Und in Deutschland gibt es halt sehr wenig Titel. Tiny Wings ist einer, der mir einfällt, die wirklich international eben auch abräumen konnten. Nein. Nun ja, ich habe euch mal das YouTube-Video verlinkt, wenn ihr euch wenn ihr euch selbst bestrafen möchtet, könnt ihr da reingucken und gucken, ob ihr es auch schlimm findet. Ansonsten ist es, glaube ich, gut, wenn die Veranstaltung als solche dieses Jahr möglichst schnell in Vergessenheit gerät. Ja, kommen wir dann zum nächsten Event aus der Reihe Games Week, die ja letzte Woche hier in Berlin stattgefunden hat. Yes. Namentlich die Amaze, für die Marcel und Tobi auch in Berlin waren und deswegen diesen Podcast nicht aufzeichnen konnten. Aber Martin, du warst doch auch extra in Berlin dafür. Ja, ich bin auch extra in Berlin geblieben dafür. Die Amaze fand dieses Jahr zum ersten Mal in einer anderen Location, neuen Location statt, und zwar im Sport- und Erholungszentrum, habe ich mir sagen lassen. Ist SEZ. Das ist nicht das sowjetische Ertüchtigungszentrum, wie das hieß, wie uns auch verkauft wurde kurzzeitig. Genau. Ja, neue Location, neues Glück. Ich meine, die alte Location war hatte sehr viel Charme. Umso mehr, je besser das Wetter war. Dieses Jahr war das Wetter schlecht, aber es war ja eh nicht an der alten Location. Ich habe die Amaze letztes Jahr total gelobt, weil sie wieder zu diesem Dorfplatz-Feeling zurückgekehrt ist. Also du hattest einen zentralen Ort und drumherum fand alles statt. Die Ausstellung, so ein Biergarten, in dem alles zusammenlief. Genau, die Ausstellung, die Vorträge, alles war direkt um die Ecke und ja, es war belebt, es war toll, es war also das Gegenteil vom Hub in Anthem. Und jetzt hatten wir eine neue Location, die sich ganz anders verhält. Ich würde sagen, sie erinnert sehr an so ein 70er-Jahre-Einkaufszentrum oder so eine 70er-Jahre-Schule, diese ja, Gebäude, die so mit ganz vielen Schrägen und Hexfeldern sozusagen. Also sehr betonig. Und man kam erst mal rein und das Interessante war, die Veranstaltung hat diesmal auf zwei Ebenen stattgefunden, die einen super unterschiedlichen Charakter hatten. Also du hast unten die Ebene gehabt, die wirkte eher kühl, Kelleratmosphäre, also fast, ich fand, eher so tiefgaragenmäßig, auch vom Flair und von der Stimmung. Da war die Ausstellung drin, mit Bauzäunen abgetrennt, was die Stimmung weiterhin in diese Richtung getrieben hat, meines Erachtens. Und oben war es sehr hell, eher freundlich. Da fanden die Vorträge statt. Es gab so ein kleines Village, wo ein paar Aussteller da waren, die Devolver, Unity, Arte und ein kleines Café und auch die Devolution Ausstellung. Das hat es ziemlich weird gemacht. Also ich finde, in der Vergangenheit hat die Amaze hauptsächlich ausgezeichnet, dass der Ausstellungsraum mit den Spielen auch der Raum war, in dem man sich aufgehalten hat. Also da stand man, hat man sich unterhalten, wenn man nicht gerade draußen war, hat man sich unterhalten, hat geguckt. Das heißt, dieser Übergang zwischen Spielen und einfach da sein und eine gute Zeit haben, war immer sehr, sehr fließend. Und dann hatte man halt noch den Hof und wenn du Lust hattest, konntest du dich einfach vor den Eingang der Ausstellung stellen und dann sind alle Leute, die irgendwie auf diesem Festival sind, an dir vorbeigegangen, könntest sie grüßen oder kennenlernen oder was weiß ich. Und diese Aspekte haben mir dieses Mal sehr gefehlt. Also die Ausstellung war sehr schlauchig. Es gab da kaum Raum, auch mal zu verweilen oder vor einem Spiel stehen zu bleiben oder dass sich da mal ein Grüppchen bildet oder dass man mal kurz reinspielt, dann wieder weggeht, sich weiter unterhält. Also das war sehr abgegrenzt. Die Ausstellung hat auch ein bisschen dazu geführt, weil es viel weniger Multiplayer-Sachen gab gefühlt. Mhm. Und weil diese ganzen Alt-Controller-Sachen, also Spiele mit anderen Controllern als normalen, irgendwie gar nicht da oder so gut wie nicht da. Das eine Spiel, das Bert hatte alternative Controller. Ja, und die Ausstellung, dadurch, dass sie das Ganze durch Bauzäune strukturiert haben und so abgetrennt, da standen halt die Hardware stand halt hinter den Bauzäunen und an den Bauzäunen waren dann die Monitore befestigt. Das sah einfach kacke aus. Also es hat, ich weiß, dass die Amaze ja auch immer ein bisschen angeranzelt daherkommt und das ist ja okay, das hat so einen gewissen Charme. Aber die Bauzäune, das sah kacke aus. Das war auch so offen und überall Betonwände um dich rum und halt an einem offenen Treppenhaus in der Nähe. Das heißt, es war alles irgendwie laut und hat Gehalt. Es war ungemütlich. Die Durchgänge waren schmal. Und eine Sache, die ich echt kacke fand, mitten in den Durchgängen VR-Spiele. Das heißt, du bist an einer Stelle, wo drei Gänge zusammenlaufen, stand ein VR-Spiel und da haben sich halt alle an dem Typen vorbeigedrängt, der die VR-Brille auf hatte und nichts gesehen hat. Und das ist halt, das geht gar nicht. Letztes Jahr war ich dabei. Letztes Jahr waren die VR-Dinger abgetrennt in einer Ecke und da stand auch einer dabei, hat aufgepasst und da wusstest du, wenn ich da reingehe, setz diese Brille auf, dann rempelt mich sicher keiner an, weil ich bin erstmal ein bisschen abgetrennt und zum anderen passt jemand auf mich auf. Das fand ich ziemlich blöd. Ja, also es ist, man merkt definitiv, es ist eine neue Location. Sie bespielen das zum ersten Mal und sie haben noch nicht so wirklich überall raus, wie sie es am besten bespielen, glaube ich. Hm. Interessanterweise hat für mich der erste Stock ziemlich gut funktioniert. Mhm. Es war irgendwie, als würdest du diese drei Sachen, das Village-Vorträge, Devolver, Leute treffen sich, als hätte man es einfach ineinander gestopft und es hätte sich so verkeilt und ist chaotisch ineinander hängen geblieben. Und es hat trotzdem funktioniert. Du hast halt ganz kurz nur, egal wo du hin wolltest, du hast nur 5 Schritte gehabt. Hm. Also es war kein Saal, die eine Vortragsbühne war quasi im offenen Raum. Sie haben es trotzdem geschafft, den Vortrag verständlich zu machen. Und sie hatten so keine Projektion, sondern sie hatten eine LED-Wand, auf der sie die Folien gezeigt haben. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Nur gefehlt hat mir tatsächlich dieser Biergarten, der zentral war, in der alten Amaze. Es gab hinten raus eine Raucherterrasse und vorne raus so eine Art Biergarten. Da waren zwei so kleine Foodtrucks, die Essen und Getränke angeboten haben. Aber zum einen war es zu kalt dafür und zum anderen ist es irgendwie was anderes, wenn du halt ganz ans Ende von der Ausstellung latschen musst, von der Amaze, bis du dann in diesem Treffbereich bist. Dass der so mitten in allen Durchgängen bei der alten Amaze war, hat schon ganz viel gebracht. Ja, also der soziale Brennpunkt hat so ein bisschen gefehlt. Weil der Biergarten außen, der war halt irgendwie auch außerhalb der Ausstellung oder der ganzen Veranstaltung im Prinzip. Und da sitzt du halt dann neben der Straße und da ist jetzt auch nicht der Ort, wo ich irgendwie unbedingt mich unterhalten möchte mit Leuten. Da esse ich meine Currywurst und dann gehe ich wieder. Also habe ich nichts verpasst? Ach, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Das ist aber definitiv jetzt nicht so gut gewesen wie letztes Jahr. Ja, also letztes Jahr fand ich es ja auch außergewöhnlich gut wieder. Da war auch, aber das Wetter auch hat mitgespielt. Eine Sache war auch diesmal anders, die vielleicht noch mehr dazu beigetragen hat, dass man weniger sich kennengelernt hat. Also es gab Zeiten, da war es echt leer, so gefühlt. In der Ausstellung, also du, egal wo du hingegangen bist, nirgends waren die Leute. Außer an einem Punkt, und zwar die Vorträge. Wir hatten das erste Mal die Situation, dass du zwei große Vortragsräume hattest, in denen man alles verstanden hat. Stimmt, ja. Wir hatten damals im Perlentower, glaube ich, diesen einen Vortragsraum, aber der war halt irgendwie nicht so groß und man konnte da auch schlecht rein und raus gehen. Und diesmal saß halt ein großer Teil der Leute immer in diesen Vorträgen drin, was das Soziale ein bisschen schlechter gemacht hat. Und sie wurden halt diesmal auch nicht aufgezeichnet, sodass sie das sagen können, ja. Okay, ich schaue mir die dann wann anders an. Also es ist gerade in einer Umbruchphase, was mir sehr, sehr fehlt, ist halt tatsächlich, aber das ist schon lange auf der Maze nicht mehr so, dieses, ich fahre dahin, weil ich andere Entwickler kennenlernen möchte. Da gibt es so wenig Anknüpfungspunkte, das zu tun, finde ich mittlerweile, das finde ich schade. Das hat tatsächlich bei mir gut funktioniert, weil Marcel ein Connections-Monster ist. Und ich dann einfach mich immer an Marcel dran gehängt habe und so lauter Entwickler kennengelernt habe. Ja, die ich schon kannte, die konnte ich dann weiter, ja, klar, weiterleiten. Du kennst ja dann weiter. Das stimmt. Man muss dem Thorsten Wiedemann, der Storno auf Twitter, der das Ganze organisiert, zugute halten, dass er das auch, er hat getweetet, wir können das besser, es war toll. Ich habe mich sehr gefreut, wir können das besser. Now we know how SAZ works. See you next year, so in etwa. Ja, und den nehme ich auch ab. Ich glaube das auch, dass die jetzt die Erfahrungen, die sie gemacht haben, verwurschten und besser umsetzen. Ich bin auch gespannt auf nächstes Jahr. Das war in der alten Location auch so. Als ich das erste Mal da war, waren die Vorträge mitten im Raum. Und das ging halt überhaupt nicht, weil du konntest weder die Ausstellung genießen, noch die Vorträge angucken. Mhm. Und das haben sie dann wirklich gut hingekriegt, auch über die Jahre. Also ich bin da auch sicher. Was ich allerdings auch sagen muss, ich fand große Teile der Ausstellung dieses Jahr ziemlich schwach. Das waren die Auswahl viele war Spiele, doof, wo ich dachte, coole Idee, aber Umsetzung habt ihr euch nicht so richtig reingehängt. Und das fand ich ein bisschen schade. Es war mir auch zu viel VR, das nicht so einladend war wie sonst. Ja, und mir haben halt Sachen gefehlt, wie die Raupe, in die man reingehen kann und dann rumrollen. Und da wirklich diese Sachen mit Aufforderungscharakter, die waren immer ganz wichtig auf der MS. Die haben sehr stark gefehlt, bis auf dieses eine Katzenspiel, das aber in einem anderen Raum war. Das heißt, das hat auch nicht dazu beigetragen, dass die Ausstellung sich so angefühlt hat, dass da mehr los ist. Also es gab ein Spiel, vier Katzen, du spielst eine Katze und musst den Fisch dir holen und alle vier Katzen balgen sich darum, den Fisch zu holen. Der Witz ist, die Katzen bewegen sich sehr komisch, weil es hat sich so angefühlt, als wären an den Tatzen so Klett. Und ja, wenn ich versucht habe, mich zu bewegen, dann haftete der überall. Ja. Und das war vor allem auch ein Spiel, was... Cats. Genau. Ja, vor allem an den anderen Katzen. Das war vor allem auch ein Spiel, was zum Zusehen toll war. Aber es war halt nicht innerhalb der Restausstellung präsentiert. Ja. Das heißt, das hat nicht dazu beigetragen, das war dass Gewinner, sich Leute drum sammeln. Gewinner in der Fanboys-Kategorie More Fun to Watch Than to Play. Was letztes Jahr Untitled Duck Game gemacht hat. Goose Game gemacht hat. Ja. Dieses Jahr Sticky Cats. Und es hat natürlich dann auch den Publikumspreis gewonnen. Ja. Wenn du diese vier Katzen, die in einem Knäuel ineinander verkeilt sind, quer durch den Raum fliegen siehst, der Fisch fliegt in die entgegengesetzte Richtung, es ist zum Schreien komisch. Aber wo wir schon bei einzelnen Spielen sind, wir haben auf der Liste auch noch so ein paar Sachen, die dann doch, ich denke, positiv aufgefallen sind. Mhm. Als erstes haben wir da The Game, The Game. Das war Nummer eins mein Best of Show, weil es unglaublich kompetent gemacht ist. The Game ist ein Buch von Neil Strauss, wo er in diese Pickup-Artist-Szene eintaucht. Das Lustige ist, dass Neil Strauss angefangen hat als Journalist und jetzt selbst zum Pickup-Artist und Pickup-Coach geworden ist. Und er steigt da ein und verwurschtet das, beschreibt es sehr populär, stellt es auch sehr positiv dar alles. Und The Game ist ein so Choose-Your-Own-Adventure-Style, Lifeline-like, würde man sagen, ohne Wartezeit. Darin spielst du eine Frau, die in eine Bar kommt, wo sie eine Freundin treffen will, die aber dann irgendwie doch nicht kommen konnte. Und gleichzeitig ist in dieser Bar so ein Kurs von Pickup-Artists mit dem Eric von, ich weiß nicht, wie der heißt, Mr. E, sein Codename. Und noch fünf, sechs andere Pickup-Artists, prominente Pickup-Artists. Und du kannst dich dann von denen angraben lassen und hast verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Und das Tolle dabei ist, die Lines, die die benutzen, sind alle authentisch. Die sind entweder direkte Zitate aus Videos, die sie veröffentlicht haben, oder aus ihren Pickup-Artist-Kursen. Weil die Künstlerin, die das gemacht hat, sie hat gemeint, I got a grant, so I have money, so I have bought all of these courses. Und sie hat sich halt diese ganzen Kurse reingezogen und das die Methode von denen analysiert und umgesetzt. Sie hatte auch zeitweilig Kontakt zu einem, zu den Rouge V, auch einer von den Pickup-Artists aus der Szene, hat ihn dann interviewt. Das Video gibt's auch irgendwo. Und hat das eben alles verwurstet in dieses Spiel. Und das Tolle ist, was mich in diesem Spiel so begeistert, ist, dass die Blickwinkelumkehr da so perfekt funktioniert, dass du schlüpfst in die Haut von dieser Frau, die da angegraben wird. Und es ist so absurd. Es ist so, du hast das Gefühl, dass dir jemand irgendwie unangenehm auf die Pelle rückt und du willst im Moment was ganz anderes machen und du fragst dich, wenn man das Spiel gespielt hat, dann fragt man sich, wieso denkt jemand, dass sowas überhaupt funktionieren kann? Das wirkt alles so komplett absurd. Und ich muss ja zugeben, ich war früher mal ein Fan von dieser Masche, von dieser Methode, von den Pickup-Artist-Geschichte, die Psychomanipulation und Frauen abschleppen und so. Ich fand das mal gut. Ich habe das zumindest mal nicht negativ betrachtet. Ich bin dann davon wieder abgekommen. Aber erst, als ich dieses Spiel gespielt habe, hat's bei mir so Klick gemacht und diese Absurdheit von dem ganzen Konzept ist mir so mit einem Schlag boom klar geworden. Und was ich toll fand von der Künstlerin ist, dass sie das halt mit Ansage und gezielt gemacht hat. Sie hat gesagt, sie will den Blickwinkel umkehren und sie will auch vermeiden, die Pickup-Artists irgendwie unfreiwillig zu positiv darzustellen. Und deswegen hat sie die Reaktionen und Gefühlsregungen, die du als die Angegrabene hast in dem Spiel, mit eingebaut. Und es funktioniert einfach. Also großen Respekt, hier ist eine an der Arbeit, die genau weiß, was sie tut. Und das erreicht, was sie versucht zu erreichen, nämlich diese ganze Pickup-Artist-Schiene mal ein bisschen transparent nachvollziehbar darzustellen und so erlebbar zu machen. Das Spiel ist auch schon spielbar, kann man runterladen unter dem angegebenen Link thegamethegame.org. Gibt's auch für Mac. Gut, gut. Kommen wir zum nächsten Spiel und zwar zu Operation Jane Walk. Das habe ich auch drauf geschrieben. Die Idee ist so lustig. Es ist Tom Clancy's The Division als Stadtführung in New York. Das heißt, es ist leider ein Video, es ist kein Spiel. Es ist eine kleine Gruppe von 4 Leuten und ein Stadtführer. Und die laufen durch New York, weichen den Zombies aus, versuchen sich nicht in Kämpfe verwickeln zu lassen. Und der Stadtführer erzählt ihnen immer was über die Locations, über, ja, hier ist der Franklin Roosevelt Freeway und hier ist der Trump Tower. Und die Idee ist so lustig, dass ich es erwähnen wollte. Ja, es ist wirklich der Kurzfilm auch, der dann... den wir auch verlinken können an der Stelle. Gut. Machen wir. Es ist interessant, diese aufwendigen AAA-Spiele an der Stelle so umzufunktionieren zu was komplett anderem. Das fand ich, die wurden ja auch ausgezeichnet dann von der Amaze. Ich weiß nicht, ob es Most Amazing war oder irgendwas anderes, aber sie haben auf jeden Fall einen Preis gewonnen und haben dann auch ein Dankesvideo geschickt und das war auch sehr lustig, weil sie das natürlich auch in-game gemacht haben aus New York vor dem Trump Tower und ja, das zu sehen, wie so ein Shooter quasi komplett umfunktioniert wird zu einem Stadtführungssimulator. Das war sehr lustig. Gut, das nächste auf der Liste ist The Longing. Die Kategorie Best Worst Wortwitz. Ja, The Longing ist ein Spiel, das bis zu oder vielleicht genau 400 Tage dauert. Das Lustige ist, ich habe sehr unterschiedliche Aussagen bekommen, aber vom Entwickler selber, der hat mir gesagt, wenn du das Spiel erstmal angeschaltet hast, dann läuft es auch weiter, wenn du es gerade nicht aktiv spielst. Ich habe aber das Gegenteil mehrfach gehört und konnte keinen absoluten Gegenbeweis bringen. Jedenfalls ist es ein Spiel, du spielst einen Diener in so einem Höhlenlabyrinth. Mich hat es sehr an Walter Mörs erinnert. Ich weiß nicht, wenn man Rumo kennt vielleicht. So die Optik ist, auch, gell? So eine ja, genau. Und dein Auftrag ist, nach 400 Tagen den König zu wecken. Der ist in so einem Dornröschenschlaf. Das wäre ja schon alleine so als Performance-Ding ganz interessant. Aber du kannst in der Zeit Dinge tun. Mir wurde gesagt, du kannst pflanzen. Was für Dinge kannst du denn tun? Pflanzen und das Höhlenlabyrinth erforschen, dir eine Karte angucken. Du kannst Moby Dick lesen, also im Spiel gibt es das komplette Moby Dick drin. Also auf jeden Fall kannst du deine Zeit da auch verbringen und ich finde das Konzept einfach wahnsinnig spannend. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel gut ist. Das bisschen Testen jetzt auf der Maze war ein bisschen schwierig, weil die Figur bewegt sich auch unglaublich langsam, was sicher eine bewusste Entscheidung ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, dass sie sich so langsam bewegt. Man kann sie aber auch programmieren. Also ich kann sagen, geh bitte in den Thronsaal und dann kommt man halt nach 2 Stunden wieder und schaut, was die gemacht hat. Studio seufzt. Genau. Ja. Also ich muss sagen, die Länge, die langsame niedrige Laufgeschwindigkeit hat mich wirklich zornig gemacht. Vielleicht ist es Absicht, vielleicht ist es gewollt, I don't know, aber so Spiele, wo die Figur einfach sich so arschlangsam bewegt, die mag ich nicht. Das Spiel ist noch nicht auf dem Markt. Momentan ist auch noch keine Mac-Fassung unbedingt geplant, auch wenn ich da ein bisschen in die Richtung gestichelt habe. Vielleicht entscheiden die sich noch um. Ja, das wird wohl noch weiter fertig entwickelt. Irgendwie dieses Jahr hoffentlich noch oder so war die Aussage, aber keine Ahnung. Ja. Ja, und als letztes auf der Liste haben wir einen VR-Titel, wo man Hände pflanzt. Ja, best use of hands. In einem VR-Game, Fanboy-Preis. Deine Beschreibung, Martin, ist schon vollumfänglich das ganze Spiel. Du stehst in so einer Wüste, da ist so ein kleiner See, in den kannst du. Du hast diese VR-Fortbewegung, wo ich mir sagen habe lassen, dass die in VR so eine relativ häufige Mechanik ist, dass du so eine Wurfparabel mit deinem Controller hast. Und wenn du klickst, dann bewegst du dich ans Ende von der Wurfparabel und dann kannst du mit deinen Händen auf den Boden zielen. Und wenn du abdrückst, dann wachsen da Hände. Und wenn du drauf bleibst, wachsen aus diesen Händen am Ende aus der Handfläche noch eine weitere Hand. Also das ist so der Unterarm eigentlich. Du kannst aber auch eine Hand wachsen lassen und dann dich auf diese Hand drauf beamen mit dem Wurfparabel-Mechanik und dann aus den Fingern kleine Hände wachsen lassen und so Handblumen bauen. Und dieses Spiel lief die ganze Maze über und es wurden immer verquorenere und komplexere Knäuel an Händen und Handketten, die sich da gebildet haben. Und ich habe ja noch nicht so viel VR gespielt und da drin zu stehen und rumzugucken und diese Hände zu sehen und Hände pflanzen zu können, das war einfach so lustig. Also das hat mich echt, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, Hanna Full Bloom heißt es übrigens, das Spiel. Und also es ist eher so ein Performance-Dings. Also ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, wenn man das zu Hause alleine spielt. Aber so auf einer Ausstellung ist es definitiv was sehr gut funktioniert, glaube ich. Ja. Eine Sache möchte ich noch erwähnen von der Amaze. In der Village oben war ein Projekt Enter Africa, wo sie, ich glaube, 15 verschiedene Spieleprojekte in Afrika supportet haben, wo junge Leute zwischen 5 und 9 Leute haben sich immer zusammengetan und haben Location-based Spiele in ihren Städten gemacht. Also Johannesburg, Lagos, alle möglichen Städte. Nur hat man davon leider nichts gesehen, weil sie haben die Spiele nicht mitgebracht. Sie haben auch keine Demo-Versionen gehabt, sie haben keine Videos gezeigt, keine Screenshots. Und es gab einen Vortrag, wo sie alle sich vorgestellt haben und ein bisschen drüber geredet haben. Den fand ich aber auch nur so mittel. Und das finde ich im Nachhinein super schade, dass es nicht eine bessere Präsenz hatte, weil das schon ein sau spannendes Thema ist. Und der Thorsten Wiedemann ist ja auch relativ verbandelt. Ich glaube, mit Südafrika macht der auch dort eine Amaze, ja. Johannesburg. Mhm. Und das ist also klar ein Projekt, das ihm am Herzen liegt, ist leider zu wenig rübergekommen. Ja, ich hätte auch gerne mehr von den Spielen gesehen, tatsächlich. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das nächste Mal ist dann nächstes Jahr, wenn in Berlin gerade es kalt ist im April. Bis dahin allerdings haben wir noch einiges auf der Agenda, das wir jetzt weiter abhaken. Als erstes Thema eine neue Version von einem sehr alten Ding, nämlich Helvetica. Kriegt man wieder ein Update. Und es ist jetzt nicht mehr Helvetica Neue, sondern es ist Helvetica Now. Ich habe ja immer gedacht, dass Helvetica Neue so relativ recent ist. Und haben wir immer gedacht, die gibt es ja jetzt auch, die nehme ich jetzt her, das ist ja die Neue. Und von wegen, die sind wir auch den 80er Jahren. Der Laden, der die Helvetica Now Monotype macht, Monotype, hat die Helvetica Neue genommen und sie überarbeitet, neu geschnitten und vor allem in 3 verschiedenen Größen rausgebracht. Man kann jetzt Schriftarten, was die Buchstaben angeht und was das Kerning, also den Abstand von den Buchstaben untereinander angeht, optimieren auf die Schriftgröße. Und da gibt's die Mini-Schriftgröße, wie wir sie auf der Apple Watch kennen, oder kleine wie im Buchdruck oder auf dem Bildschirm beim Computer zu sehen, oder halt richtig fette Plakate. Und die Helvetica Neue hatte da immer einen Schnitt oder eine Schriftart, eine Schriftfamilie mit den verschiedenen Fett, Kursiv, ganz dick, ganz dünn, aber nie wirklich angepasst auf die Größe, wie das dargestellt wird. Und das haben sie jetzt gemacht. Und das Ergebnis sieht ziemlich cool aus. Also gerade die kleine, die Mikrofamilie, die ist echt sehr lesbar. Was ja immer eine Kritik an der Helvetica war, dass so das große I, das kleine I und das L nicht mehr unterscheidbar sind, wenn du unter eine gewisse Größe kommst. Ich finde, die ist hübsch geworden. Ja, also auf den ersten Blick wird es vielen wahrscheinlich schwerfallen, gleich die großen Unterschiede zu sehen, aber an sich ist es natürlich schon eine gute Sache, wenn eine Schriftart angepasst wird auf hochauflösende Displays und riesige digitale Prints und so. Und insofern für Font-Nerds sicherlich schön. Und was ich total crazy finde, ist, sie haben jetzt alternative Buchstaben für ein paar Sachen. Das T zum Beispiel, das T hat ja unten so einen kleinen Stummel-Serif, so einen Schlenker, der nach rechts zeigt. Und sie haben ein T jetzt mit einem geraden Fuß. Und sie haben ein U ohne diesen kleinen Fuß rechts. Und sie haben vor allem ein A, das nicht mehr das alte deutsche A ist mit dem Schirm oben, mit dem Hakel oben, sondern halt wie das O mit einem geraden Strich rechts daneben. Und ich fand, dieses A war immer das visuelle Synonym für Helvetica. Also ich habe auch einen Vortrag mal gesehen, ich glaube, der war bei WWDC, da hat einer über Typografie geredet und hat nur dieses A, eine Folie, die bestand nur aus diesem A, um Helvetica auszudrücken. Hm. Und da, das, what are they doing? Aber gut, ja, sicher wissen, was sie tun. Das ist bestimmt okay in bestimmten Comics. Ich finde ja ganz lustig, dass es jetzt mit der Helvetica Now im Endeffekt einen Helvetica-Zug gäbe, der sich jetzt auch als Systemfont wieder eignen würde, nachdem irgendwie San Francisco da vor sich hin stümpert. Mhm. Mit den diversen Schnitten und sich immer so hinter iterieren versucht und die Roboter nachgemacht hat und sich irgendwie nicht ganz zu Hause fühlt und ach ja. Lustig. Es gibt übrigens noch eine kleine Empfehlung. Es gibt einen Film über die Helvetica, also alte, neue oder überhaupt die Helvetica von 2007. Der ist sehr sehenswert. Ja. Der heißt auch Helvetica, gell? Genau, der heißt Helvetica. Mhm. Ja, von Gary Husbit oder so, glaube ich. Der ist sehr gut. Ja. I agree. Als nächstes auf der Agenda haben wir wieder Gerüchte, und zwar über neue Spielekonsolen, namentlich die PS5. Und da gibt es nämlich einen Artikel über erste Details, was denn jetzt alles neu und toller wird in der PS5. Was war denn bei euch da das, was ihr am interessantesten fandet, bevor ich meins sage? Die Frage ist, sind es Gerüchte, wenn es direkt von Sony kommt? Ja, eben. Ja, also Gerüchte ist vielleicht das falsche Wort an der Stelle, aber ja. Vorschau. Also ich würde sagen, die SSD ist schon nicht uninteressant, weil dann die Spiele halt schneller laden, vielleicht dann sogar Overcooked. Vielleicht sogar Overcooked, ne? Konsole schnell genug für Overcooked, genau. Nee, also das Interessante ist, dass es ja wirklich in Spielen manchmal, also mir fällt es jetzt gerade bei Zelda Breath of the Wild auf, es ist so unglaublich painful zu sterben, weil es halt Ewigkeiten dauert, bis das Spiel wieder geladen ist. Und manche Spiele wollen das wahrscheinlich tun, aber andere eben nicht. Und ich denke, sowas macht viel aus. Für mich ist die SSD deswegen eins der Hauptfeatures, weil es so simpel ist, ohne viel zu verändern, aber so viel Einfluss haben kann. Hm. Ich fand ja die Gerüchte die Gerüchte ist auch wieder falsch. Ich fand die Aussagen zu Spatial Audio sehr interessant, also dass man tatsächlich da investiert in Technologie, die Audio besser ortbar macht im Raum, auch in Sachen VR. Und es da wohl einen extra Co-Prozessor oder was auch immer gibt für, also das klang alles sehr cool. Ja, was ich spannend finde, ist, dass sie halt auch nochmal obendrauf, also einerseits natürlich so die technologische Fortführung so mit 8K unterstützen, damit das auch irgendwann, wenn die 8K-Fernseher mal kommen, dann auch funktioniert. Finde ich gut, dass sie das jetzt schon machen, aber da hat man jetzt halt relativ wenig von, außer dass man halt ein 8K downgesampelt auf 4K hat, wenn man 4K hat, oder für euch ist es totaler Überdosis, wenn ihr nur 1080p Fernseher benutzt. Nichtsdestotrotz fand ich aber schon auch spannend, dass sie eben auch schon eine Größenordnung von GPU dann reinpacken, mit der man sinnvoll eben Live-Raytracing machen kann. Oder wollen zumindest. Also das wäre schon nochmal so ein, okay, mit dem, das ist jetzt mal vielleicht was Definierendes für diese Konsolengeneration dann von der Sony-Seite her. Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass es substanziell anders aussehen könnte, wenn man es mal so komplett supportet und mit Pipeline hat. Vielleicht lohnt sich's nicht, kann sein. Aber so, ja, finde ich jetzt ich hätte das gerne von Sony, von der PlayStation. Wenn die neu rauskommt, ist es eine geile Maschine, die einfach mal flutscht. So, und die einfach nochmal ein bisschen mehr Realismus, mehr Grafikpower auch wirklich zeigt und die Spiele auch mit zumindest ein halbes Jahr später Release, die das auch ausnutzen. So, ja, ich bin gespannt drauf. Naja, interessante Punkte sind noch, es wird wieder eine DVD geben, also ein Laufwerk oder HDVD, ach, keine Ahnung, was es ist. Es wird ein optisches Medium. Blu-ray. Ein optisches Medium geben, das interessiert mich jetzt wenig. Interessant dazu ist aber, dass Microsoft ja gerade eine Xbox ohne Laufwerk vorgestellt hat, eine Variante. Das andere war, was für mich überhaupt nichts Besonderes ist, aber nur, weil ich die Gnade der späten Konsolengeburt erlebt habe, die soll rückwärtskompatibel zur PS4 sein, PS5. Ja, sowas setze ich irgendwie voraus, weil jetzt, wo man heutzutage so eine digitale Spiel-Library hat, da da wäre das schon sehr ärgerlich, wenn die dann weg ist. Fun Fact, die PS2 war rückwärtskompatibel zur PS1, weil sie die PS1 eingebaut hatte. Die hat die im PS2-Betrieb als Grafikchip verwendet und im Kompatibilitätsmodus hat dann der Grafikchip die PS1-CPU spielen dürfen. Das ist ja großartig. Aber irgendwie nur in der ersten Version und dann mit der nachgebauten haben sie eine Software-Evolution gemacht, die dann auch gut abgestürzt ist und weil sie sich den Chip gespart haben. Und Also die haben den Emulator schreiben müssen, damit sie sich den Chip sparen können, weil die wollen ja immer günstiger werden. Und dann gingen halt nicht mehr alle Spiele sauber. Und das war jetzt nicht der aber ich an sich finde ich ganz schön, dass diese Abwärtskompatibilität noch geht. Ich meine, bei der Switch haben wir jetzt keine Wii U-Spiele noch spielen können in irgendeiner Form. Bei der Xbox One kann man natürlich schön die Xbox Live Arcade-Spiele noch spielen, ist auch nett. Die Wii U-Spiele sind halt alle nochmal neu für die Switch gekommen. Was wirklich verrückt ist, oder wie könnt ihr euch das erklären, dass Sony das jetzt mal so nebenbei rausblurbt, diese ganzen Sachen offensichtlich hängt ihre Strategie nicht davon ab, von diesen Details? Ich denke, das geht auch einfach darum, irgendwie schon mal die Präsenz zu haben, dass sie was machen an der neuen Konsolengeneration, auch um gegebenenfalls Ankündigungen von Microsoft zuvorzukommen. Ja. Ein Detail noch, 1919. 2019 kommt da nichts mehr, also wir nehmen an, 2020 wird die erscheinen. Ja. Kommen wir von Sony zu Samsung und das neue Galaxy hat Falten. Ja, finde ich jetzt ganz lustig. Also das neue Galaxy Fold, wie heißt das? Galaxy Fold, ja, kommt ja raus nächste Woche oder so. Und das haben die Presse hat so Review Units und mehrere davon sind halt jetzt schon kaputt und das ist ein Desaster in lustiger Größenordnung, weil also einerseits hat es wohl einen Schutzfilm, den man nicht abmachen soll, der aber so ein bisschen wirkt, als wäre es ein Abmachschutzfilm. So, also irgendwie zwei von den Reviewers haben die abgemacht auch. Manche gleich mit fatalen Direktauswirkungen, manche mit Auswirkungen ein bisschen später. Die kriegen dann nochmal neue, aber selbst dann, ich meine, wenn sie es abmachen können so einfach, dann ist es jetzt auch kein Schutz. Also ich glaube, das wird ein großes PR-Desaster, glaube ich. Das ist es jetzt schon und naja, also das Samsung Galaxy Fold ist ja das, dass man zusammenklappt, also wo das Display innen ist. Es gibt ja auch noch ein anderes Konzept von wo das Display außen ist, so ständig, von einer anderen Marke, weiß ich gar nicht mehr genau wen. Ja, spannend, also hier kann man sich mal die Fotos angucken, das sieht relativ fatal aus, ist natürlich jetzt so, voller Schadenfreude alles. Also ich finde es eigentlich nicht gut, dass es so ist, weil ich hätte gerne, dass diese Technologie so ein bisschen vorwärts kommt und mal irgendwann mal was Faltbares daherkommt, aber es scheint wohl so, als hätte das jetzt wahrscheinlich eine gewisse Größenordnung von Desaster auf dem Buckel. Ja, es sieht furchtbar. Also es sieht aus wie ein Prototyp. Ja. Und was sagt Samsung dazu? You're folding it wrong. Die haben sich dazu mal nicht geäußert. Aber es ist halt echt so ein bisschen beängstigend zu sehen, dass nicht nur diese Schutzfilm-Sache halt irgendwie komplett schiefgelaufen ist, sondern dass einfach auch die Geräte nach zwei Tagen einfach schon den Geist aufgeben und halt ganz eindeutig eben hinge-bedingt. Also da fällt halt dann ein Screen aus oder so. Wie kann sowas passieren? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Menschen dort draußen es völlig anders verwenden als das gesamte Testset. Dann musst du jetzt deine komplette QA-Abteilung eingespart haben. Na, also ich kenne es von Software, kenne ich schon. Okay, intern benutzt man es immer auf eine bestimmte Art und dann fällt einem irgendein Bug nicht auf und dann kommt einer und draggt statt zu tappen. Ja, genau, du musst es halt einfach Dom geben zum Beispiel und der macht es dann kaputt. Weil Software, Dom, ja, Software immer mehr benutzt geben. Es dann auf alle Arten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach halt... Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass sie einfach nicht fertig geworden sind. Also, dass die Probleme alle QA-technisch schon bekannt sind, aber man sich dann halt irgendwie trotzdem aufgrund von Deadlines entschieden hat, jetzt das zu releasen. So. weil es wird schon nicht so schlimm sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt so das Resultat ist, das Ding wird halt jetzt einfach verschoben. So. Hm. Die Vorbestellungen hinten rausgehen, wieder so bla bla bla. Also das wird jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass die, wenn die Dinger diese Qualität haben, die jetzt ausliefern nächste Woche. Also so Harakiri-mäßig sind sie doch nicht drauf, glaube ich. Naja, aber so Bandgate und so, das war, Sie sind ja auch Koreaner und keine Japaner, insofern. Ach so. Tja. Gut. Ja, schade, wäre ein cooles Gerät gewesen. Allein vom Konzept her. Ich bin ein bisschen verwundert, dass ihr beide sagt, irgendwie hier dieses Falten ist so ein Ding, das ihr haben wollt. Ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Also ich will das nicht beim Telefon, aber ich will, dass faltbare Displays funktionieren. So, okay. Für was auch immer. Ja. So, ja? Also das ist eher so in so einem iPad-Größenordnung vielleicht oder irgend sowas. Also so, ich würde gerne mein iPad rollen, aber nicht, also beim Telefon nicht so gut. Zum Beispiel, Dom, ja, die Tastatur aus Bildschirm machen. Und einfach, dann ist... Marcel, ich glaube, das... Okay. Nein, ich meine wegen dem Staub, weil... Das ist zu schmerzhaft, diese du Vorstellung. Du weißt, Dom, dass es kommen wird irgendwann. Das ist sehr schmerzhaft. Ist wenn egal. Das wirklich käme, das würde mich... Also dann wird es mit dem... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Troll. Jetzt schon mal an Windows gewöhnen, Dom. Ja. Gut, wir kommen zu dem Teil der Sendung, wo man tatsächlich was lernt. Nämlich was über schwarze Löcher. Die meisten werden das ja mitbekommen haben. Letzte Woche gab es ein Foto des schwarzen Lochs in der Mitte unserer Galaxie. Und wir haben dazu ein paar Videos, oder zwei Videos, um genau zu sein, von Veritasium verlinkt auf YouTube, die da das ganz gut erklärt. Von wem kommt dann das Thema? Genau, das Thema kam von mir noch rein, weil das war, weil ich es mitbekommen habe und auch von Veritasium sehr schön. Also es ist das Video, das davor erklärt, was man denn erwartet und wie so ein schwarzes Loch denn überhaupt aussieht. Und wir haben ja zwei Fotos gemacht, also eins von unserem und eins von M87, glaube ich, weiter weg. Und das M87 ist halt viel weiter weg, aber es ist halt einfach riesen, also der Durchmesser ist so groß wie unser Sternsystem, glaube ich. Aber ich bin mir, also auf alle Fälle Riesending. Deswegen sieht man beide ungefähr gleich gut. Das erklärt er eben auch so von uns betrachteten Seite ist es ja so, das Ding ist ja relativ, es sieht ja relativ unspektakulär aus, so aufs Erste, dieses Foto, weil das ja relativ blurry Ring ist. Und deshalb ist die Erklärung ganz wichtig drumherum. Also einerseits, warum ist es blurry? Und der Teil ist eigentlich ganz spannend, weil das ist einfach so ein Mini-Mini-Mini-Winkel. Das ist 40 Mikrowinkelsekunden von uns aus, vom Blickwinkel her. Und da geht halt einfach schon, da geht nicht mehr, ja, so ungefähr. Und gut, dass kein schwarzes Loch näher ist, ist wahrscheinlich auch hilfreich oder größer. aber it's a feature. Ja, it's a feature. Und was ich aber auch, also ich habe ein bisschen, ich versuche dieses YouTube ein bisschen zu benutzen, so zu mehr diese freie Bildung, die da auch drin ist ab und zu mal, die auch gut recherchiert ist und da finde ich eben so den Veritasium auch sehr gut, wie er das macht. Und was mir auch gefallen hat, nochmal so zu realisieren, ach ja, geil, ich habe ja schon mal vor, wie ich Interstellar geguckt habe, irgendwann später mal erfahren, dass das schwarze Loch in Interstellar relativ gut berechnet, also eine relativ gute Annäherung dieses, wie ein schwarzes Loch wirklich aussieht. Also wenn man das jetzt vergleicht mit so Stargate-schwarzen Löchern und so weiter, da ist einfach mal ein Riesenunterschied. Wir gucken gerade nochmal Stargate, deswegen bin ich gerade drauf. Und bei Interstellar ist auch schon einfach ein sehr schönes schwarzes Loch, das sinnvoll berechnet ist, wie das denn auszusehen hätte. Und er erklärt es schön an einem einfachen Modell. Und so macht dieses ganze Ding dann auch mal Sinn. Und das ist einfach eine spannende wissenschaftliche Errungenschaft da letzte Woche, die war super. Wollte ich hier nochmal haben. Es gibt da auch einen interessanten TED-Talk von Dr. Katie Bowman, die ja den Algorithmus entwickelt hat, also federführend in einem Team natürlich, aber federführend den Algorithmus entwickelt hat, wie dieses Bild berechnet wird. Denn das ist ja nicht reine Fotografie. Also Fotografie wäre, würde ich sagen, wenn du einfach nur Daten bildlich umsetzt, sondern ein Teil davon ist ja sozusagen dazu erfunden durch einen Algorithmus. Also sie haben einen Algorithmus entwickelt, der die bruchstückhaften Daten interpretiert und ein Gesamtbild draus berechnet, wenn ich das so richtig verstanden habe. Man sollte sich aber vielleicht lieber den TED-Talk direkt ansehen, denn Katie Bowman kann es bestimmt besser erklären als ich. Ja, aber wenn du diese Kriterien ansetzt, dann macht das iPhone auch keine Fotos mehr. Ja, ja, aber das haben wir ja besprochen. Das ist ja so ein Leitthema dieses Podcasts, dass wir diese Entwicklung von Photonenfotos zu erfundenen Fotos hier jetzt gehen wollen. Hm. Also der berühmte Enhance-Algorithmus findet vor unseren Augen statt und mal sehen, wo wir da in 10 Jahren mit den Fanboys sind. Ja. Gut, aber Veritasium, ganz grundsätzliche Empfehlung, guter YouTube-Kanal. Kommen wir zu einem Segment, das wir manchmal haben und das dann immer das große Aha-Erlebnis bei allen Beteiligten auslöst, nämlich den Tipps. Und es geht dieses Mal um Geburtstagskalender-Events. Genau. Ich glaube, ich habe es von Dom. Und zwar vor 1 oder 2 Folgen. Und nachdem wir das so nebenbei erwähnt hatten. Ich habe es nicht mal mitgekriegt. Habe ich mir gedacht. Vielleicht hat das irgendjemand nicht mal mitgekriegt und dann sage ich es nochmal und ich probiere es aus und ich finde raus, wie das genau geht. Also, Problem, der Kalender erinnert dich an Geburtstage, die du in deinem Adressbuch stehen hast, wenn du das anmachst. Aber er erinnert dich einen Tag vorher und wenn du sagst Snooze until start, dann kriegst du die Erinnerung nicht nochmal mit. Irgendwie, ich weiß nicht, was schiefläuft. Ich glaube, die kommt um 12 Uhr nachts dann. Ja, aber sie bleibt ja nicht. Also ich stehe also ja nicht am nächsten Tag auf und sehe, da ist eine Erinnerung aus der Nacht, sondern ich sehe die nicht mehr. Und ich bin am Tag davor erinnert worden. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin erinnert worden, habe das in meinem Kopf also abgehakt und habe damit schon ganz viele Geburtstage von Freunden verpasst. Es ist maximal irre gerade. Das lässt sich aber fixen. Und zwar, wenn man in den Kalender in die Settings geht und oben unter Alerts schaut, hat man... auf dem Mac jetzt wohlgemerkt. Genau, auf dem Mac. Wir sind auf dem Mac. In die Settings geht unter Alerts, gibt es einen Eintrag Birthdays und dann kannst du aussuchen, wann du erinnert werden willst. Und da gibt es auch On Day of Event. Und dann sagt dir Kalender um 9 Uhr früh, ping, guck mal, Marcel hat Geburtstag heute. Ja, ich habe mich jahrelang über diese Funktion geärgert, dass Apple immer einen Tag vorher. Ja, weil es war so fast benutzbar. Es war beinahe das, was man wollte. Genau. Und es gibt aber keine Möglichkeit, einfach einzustellen, wie lang vorher, oder? I don't know. Also wenn ich es überhaupt vorher will, dann will ich es vielleicht eine Woche vorher, damit ich noch ein Geschenk besorgen kann. Kannst du auch. Let me check. Das geht. Ja, es gibt keine Woche Erinnerung. Aber ich kann nicht irgendwas selber eingeben. Beliebig kannst du beim Geburtstagen nicht und bei den All-Day-Events ist es ein Default. Da kann, also bei dem Event selber kannst du was ändern auch. Ich kann ja mal gucken, wenn ich jetzt das hier aufmache. Du kannst wirklich für den gewissen, so für den Geburtstag von Kandidat XY kannst du es ändern. Die Frage ist, ob das dann jedes Jahr ist oder ob das nur für die nächste. Ach, man kann Geburtstage anklicken und da was ändern. Ja, ja, was da genau passiert, ist mir jetzt aber unklar. Also, aber ich mache jetzt mal Custom bei dem hier zum Beispiel und sage, okay, du bist jetzt so 3 Tage davor. Also du editierst und zwar jetzt einen konkreten von Geburtstag von Ralf. Mal. You're changing a repeating event. Ja, okay, gut. Also anscheinend sind es lauter Repeat, also, aber pro Nase halt. Also du kannst es praktisch, oder für alle? Nee, pro Nase. Aber pro Nase. Also hier scheint zu funktionieren, ob das dann hält und im nächsten Update noch geht. Aber also ich hab unzähligen Menschen deswegen nicht gratuliert, weil das einfach immer nicht an dem Tag passiert ist. Ja, du kannst es an den Tag selber zurückversetzen und nicht den Tag davor, genau. Gut. In der Hoffnung, dass das dazu führt, dass ihr alle die Geburtstage der lieben Menschen umherum besser erinnert, kommen wir jetzt zum Konsum, wo ihr dann Anregungen findet für die Geburtstagsgeschenke oder so. ich fange an mit etwas, was nicht unbedingt ein Geburtstagsgeschenk ist, aber was worüber ich mich gefreut habe, wie ein Schnitzel. Nämlich, ich habe die Tage Mosh entdeckt. Und Mosh ist die sogenannte Mobile Shell und hat im Vergleich zu anderen Shells, nämlich Secure Shell, einen wesentlichen Vorteil, nämlich sie nimmt Verbindungen wieder auf. Jeder, der schon mal eine SSH-Verbindung mit seinem iPhone aufgebaut hat, kennt das Problem. ich logge mich ein per SSH, mache dann Dinge mache eine andere App auf, dann dauert es ein bisschen, die SSH-App im Hintergrund terminiert die Verbindung und dann muss ich mich wieder neu einloggen und habe den kompletten State verloren. Und mit Mosh hast du dieses Problem nicht, weil Mosh SSH dazu benutzt, um sich initial einzuloggen und Key Exchange zu machen und dann einen UDP-Port aufmacht, mit dem dann die Mobile Shells gegeneinander kommunizieren. Und diese Mobile Shells haben auch jeweils einen State, der dann synchronisiert wird. Das heißt, ich habe lokal ich muss nicht darauf warten, dass mein Server reagiert. Ich kann einfach ls tippen und Enter und dann wird das geschickt und dann passiert irgendwas und dann kommt das irgendwann zurück. Aber ich hänge nicht synchron an dem Server dran. Und das führt halt auch dazu, dass ich irgendwie die Mobile Shell 2 Tage später aufmachen kann und einfach da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Und das ist großartig. Es hat mein Leben so bereichert, wie lange nichts. Okay, cool. Ist es dann immer nur eine? Oder wenn ich jetzt wenn ich jetzt 2 Terminalfenster aufmache und zweimal eine Mosh-Verbindung aufmache, kriege ich dann eine zweite oder kriege ich dann dieselbe geklaut? Du kannst mehrere Mosh-Verbindungen haben. Er sagt dir dann, du hast schon einen attached. Also er weist dich darauf hin. Aber du kannst mehrere gleichzeitig haben. Und timet die aus oder bleibt die dann auf dem Server für immer, so ähnlich wie ein Tmux oder Screen? Ja, also es ist so ein bisschen impliziter Tmux-Screen, aber ohne dass du jetzt im Prinzip antwortest. Im Prinzip ist es ein Screen, der eingeloggt ist, ja. Und wie ich sehe, auch wirklich ein Screen, der auch nochmal sauber drüber gegangen ist, hier Terminal-Emulation mit UTF-8 fixen, also diese ganzen, ich bin jetzt wieder in der Situation, wo ich irgendeine Taste nicht senden kann, weil jetzt Encoding und so. Spannend. Ja, das ist richtig. Also es sieht ein bisschen, die Webseite sieht so ein bisschen open-sourcig aus, zu sehr. Also ja. Könnte noch hübscher sein, aber ich glaube, das ist schick. Das ist total super. Du kriegst es auch recht einfach installiert. Also da sind allen Packet-Managern drin und kannst halt einfach auf deinem Server machen. Läuft im User-Space. Was halt auch gut ist, ich habe dann irgendwie auf diversen Host-Anbietern auch einfach installieren können, weil das läuft halt als ich. Ich brauche da keine Admin-Rechte für. Und es ist echt super. Kann das sehr empfehlen. Und es gibt, was ich noch sagen wollte, es gibt auch einen iOS-Client, der Open Source ist. Der ist Blink. Kann man sich auch installieren, hat man ein schönes Terminal-Programm, das von der Bedienung her ein bisschen eigenwillig ist, weil es hat keine Menüs. Wenn du Settings aufrufen willst, musst du ins Terminal Config tippen und dann geht ein Settings-Fenster auf. Also das ist so ein bisschen sehr pro-User. Aber an sich ist es ein schönes Terminal, das halt Mosh auch unterstützt und man kann sich das selbst kompilieren oder für ein paar Euro aus dem App Store runterladen. Naja, könnte man auch Panic mal Bescheid geben, falls die das noch nicht kennen, weil stimmt. Bin ja ein großer Prompt. Das wäre auch schön Freund, Prompt. So. Ja. An sich. Aber das wäre jetzt nochmal so mit automatisch wieder aufnehmen und Multihome und den ganzen Scheiß, das funktioniert und spannend, cool. Wie bist du drauf gekommen? Also wie hat das jetzt so, woher kam das auf einmal? So ich habe da, glaube ich, in irgendeinem diese Tools kennst du noch nicht Artikel drüber gelesen, aber ich weiß nicht, wer das. Genau, ich habe irgendwie geguckt, wie ich mit meinem iPad Elixir-Apps schreiben kann. Ah, okay. Und da gab es halt so einen, ich benutze diese Tools-Artikel und da war Mosh halt mit drin, weil dann lockt er sich halt irgendwie auf seinen Server ein und lässt da halt die App laufen von seinem iPad aus. Und da bin ich dann drauf gekommen. Ah, verstehe. Ich meine, es ist ja auch schon 2017, ist die letzte Version released worden. Ja. Also es ist abgehangen. Abgehangen, gut, freut mich, cool. Gut, abgehangen ist auch das nächste Thema, nämlich ja. Stardew Valley. Ja, ich bin in diesen Live-Simulator, heißt das Genre, eingesogen worden. Und, ja, wir haben, also Tobi und ich haben, als wir zur Maze gefahren sind, darüber geredet, dass Tobi jetzt eine Reihe machen möchte, Spiele von vor 10 Jahren frisch gespielt und wir so uns mal alten Spielen nähern wollen. Ich habe es auch gemacht mit welches Spiel habe ich Hotline angespielt? Miami Hotline Miami habe ich angespielt und fand es ganz fürchterlich, das Bedienparadigma. Ja, weil wir gesagt haben, gut, das war aber du musst dazu sagen, dass wir in einem ICE saßen und du halt auf dem komischen Tisch mit einer Maus und einem MacBook Platz haben musstest. Wenn du einen soliden Ort hast, von dem aus du spielen kannst, ist Hotline Miami bestimmt lustiger für dich. Ich irgendwie habe ich so dieses Gefühl, ich möchte, dass dir das Spaß macht. Ich möchte, dass du das magst. Aber Stardew Valley ist nicht so alt und wahrscheinlich auch besser gealtert, oder? Ja. Stardew Valley ist so ein, du hast diese Farm und musst auf der Farm Pflanzen anpflanzen. Und es ist unglaublich komplex. Es gibt ganz viele Dinge, die man machen kann in diesem Spiel. Das fängt dabei an, dass es Seasons hat, also Jahreszeiten. Und je nachdem, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, kannst du unterschiedliche Dinge anpflanzen, musst dein Feld bestellen und hast dann diesen ganzen Tech-Tree, dass du dann irgendwann automatische Sprinkleranlagen hast und deine Hacke upgraden kannst. Du kannst craften. Die Bewohner in dem Dorf, in dem du bist, haben alle ihre Geschichte und haben Beziehungen untereinander und sind verwandt und denen kannst du Geschenke machen und die haben Lieblingsgeschenke und Dinge, die sie nicht mögen. Und ja, es ist einfach, es ist sehr putzig, es frisst unglaublich viel Zeit und es ist irgendwie, trifft so den gleichen Nerv, den Cataclysm Dark Days Ahead getroffen hat. Du hast immer so ein kleines Projekt, so ein aktuelles. Und du willst jetzt den Riesenkürbis wachsen, den Riesenkürbis züchten, damit, weil die Abigail hat nächste Woche Geburtstag. Abigail ist die bisschen Gothic angehauchte Tochter vom vom Shopkeeper. Lustigerweise beschwert sich ihre Mutter immer, dass sie sich die Haare färbt, obwohl die Mutter selber grüne Haare hat. Also hypocrite much. Nichts alledem. Du hast halt dann dieses Projekt, dass du nächste Woche den Riesenkürbis gezüchtet haben willst. Und so diese kleinen Projektchen, die hatte ich in Cataclysm Dark Days Ahead auch. Und das, was Stardew Valley aber schöner macht, ist, dass es nicht so brutal ist. Also dass es nicht so hart zu dir als Spieler ist. Weil wenn du den Geburtstag verpasst, dann verpasst du den halt. Oder wenn du ihr was schenkst, was sie überhaupt nicht mag, dann sagt sie halt, I don't like this gift. Und das war's. Und nächstes Jahr kommen diese ganzen Gelegenheiten alle wieder. Und du wirst nie wirklich bestraft für irgendwas, was du nicht machst. Das Schlimmste, was du in dem Spiel, glaube ich, machen kannst, ist, dass deine Tiere sauer werden, wenn du sie nicht fütterst. Dann lieben sie dich nicht. Ansonsten kann dir nichts passieren. Ja, also das fand ich auch in den Erzählungen, die du mir von deinem Gameplay erzählt hast, das Interessanteste eigentlich, dass das ein Spiel ist, wo es keine negativen Konsequenzen gibt, wenn ich irgendwas nicht hinbekomme. Und das finde ich sehr cool. Außerdem kann man eine Katze haben, also ja. Ja, das ist auch ein Pluspunkt. Das ist ja schon fast eine schöne Überleitung zu Falcon Age. Ja. Da kannst du nämlich keine Katze haben, sondern einen Falken. Ich bin aufmerksam geworden auf das Spiel über so kleine Tweet-GIFs, weil du da nämlich einen Falken auf deiner Hand sitzen hast. Wenn du die Hand bewegst, dann bleibt der Kopf immer an der gleichen Stelle. Geil. Ich habe gehört, das ist ein Spiel, was du ganz normal auf der PS4 spielen kannst. Ich habe es jetzt aber in VR gespielt und das ist für mich auch sehr wichtig, denn das Tollste an dem Spiel ist dieser Falke. Also du kriegst so einen Companion, bisschen wie bei The Last Guardian, den Tirico, bloß halt so mini einen Falken und das Viech ist süß und wenn das auf deiner Hand sitzt, das ist so toll. Und der Rest des Spiels ist leider ziemlich blöd. Die Grafik ist nett, aber was ich schlimm fand, war der Dialog. Aber was ich noch viel, viel schlimmer fand, war die Steuerung. Und das bei einem VR-Titel ist halt sehr tragisch. Also ich würde mir wünschen, die würden dieses Spiel nochmal neu machen mit der Engine von Job Simulator, wo wirklich einfach die Interaktion funktioniert hat und Spaß gemacht hat. Weil diese Sache mit diesem Falken, den kannst du dann auch rumschicken und so, dass er dir Sachen bringt und Zeug. Das, also jedes Mal, wenn der auf meine Hand geflogen ist und dann da saß, ist mir das Herz aufgegangen, obwohl die Steuerung an sich fast ziemlich, also eigentlich recht broken war. Okay. Vielleicht ganz kurz zur Story, du bist halt, das ist die gleiche Story wie bei The Search, wie gefühlt. Du bist halt in so einer Zukunft, wo du arbeiten musst für Roboter und dann versuchst du zu entkommen und es gibt so eine Rebellion und was weiß ich. Ich bin nicht so wahnsinnig weit gekommen und jetzt hat Martin seine Katze auf dem Arm und das ist ja noch fast genauso süß. Stell dir mal vor, Martin, diese Katze wäre jetzt VR und würde auf deiner Hand sitzen. Ja, tut sie auch ohne VR. Toll, toll, toll. Ja. Ja, aber der Falke schmutzt nicht. Das ist in der Tat mal ein Problem. Nur VR-Falken schmutzen nicht. Ja, das alte Problem wieder, selbst gute Konzepte hakern oft an der Steuerung. Deshalb ist Beat Saber immer noch so ein große Ausnahme für mich im positiven Sinne. Weil ich hatte jetzt auch so ein, zwei andere VR-Spiele dann noch ausprobiert, die dann auch, ich meine, selbst der Jobsimulator, den du so beschreibst, der funktioniert zwar, aber so ein bisschen hakelig ist der auch. Ja, aber für ein VR-Spiel ist es schon noch okay. Ja. Aber das tötet halt ein VR-Spiel sofort. Also da, wo du vielleicht bei einem 2D-Spiel noch sagst, okay, ja, das ist jetzt mir ein bisschen zu schwammig, aber ich kämpfe mich da jetzt durch. Bei einem 3D-Spiel ist es vorbei, wenn du da die Move-Controller in der Hand hältst und es erkennt immer nicht. Also alleine, es hat die gleiche Mechanik, Dinge wegzupacken, wie, bei welchem Spiel war das, wo du dir so, Batman, bei Batman VR, wo du dir so an die Hüfte greifst, zum Beispiel Batman ist ein gutes Beispiel, da funktioniert es halt einfach, außer deine Kamera ist schlecht eingestellt. Du fasst sie da an die Hüfte und dann hast du so einen Shuriken, den du werfen kannst. Super. Und bei dem Spiel, also bei Falcon Age, hast du das auch, der Hammer ist an deiner Hüfte und du greifst danach und nee, du hast sie dann nicht in der Hand, sondern es gibt so ein Mini-Hotspot-Zone, in die du deinen Controller hinhalten musst, damit du den Hammer greifen kannst. Und das macht so viel kaputt, weil das Hämmern an sich macht ja Spaß. Aber was nützt's? Ich hoffe auf ein Update, ich glaube nur nicht dran. Tja, mal sehen. Es scheint die Folge der Oldie but Goldie-Spiele zu sein. Als nächstes haben wir nämlich Kingdom. Aber das hat einen Grund. Ja, Kingdom ist auf der Amaze gezeigt worden in der Devolution-Ausstellung. Die Amaze macht seit ein paar Jahren immer Devolutions. Das sind die Evolution eines Spiels nachgestellt und nachspielbar. Das heißt, die stellen dann so 5, 6 Rechner auf und zeigen so die erste spielbare Version bis in den wichtigen Evolutionsschritten immer wieder eine Version bis dann zum releaseden Spiel. Und ich liebe es, Spiele so bei der Entwicklung zu beobachten. Ich mag den Blick hinter die Kulissen, das ist sowieso ein Ding, eins meiner Lieblingsdinge. Und es ist halt der Wahnsinn zu sehen, wie sich so ein Spiel entwickelt, wie dann Spielmechaniken rausgearbeitet werden und wie es dann plötzlich Klick macht. Und es gibt in jeder Devolution-Ausstellung gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, da ist jetzt das Spiel da. Und eins von den ausgestellten Spielen war Kingdom. Kingdom macht was ganz Lustiges. Kingdom ist ein Casual Wirtschafts- und Bausimulator. Und du bist die Königin, reitest auf dem Pferd von links nach rechts und du hast einen Goldsack, in dem sind Goldmünzen. Und wenn du Peasants siehst, die nicht zu dir gehören, kannst du denen eine Goldmünze hinwerfen und dann werden sie zu deinen. Und du hast am Anfang in deinem Camp nur so dein Zelt und einen Bogenhersteller und einen Hammerhersteller. Damit kannst du den Leuten Jobs geben. Du kaufst entweder einen Bogen oder einen Hammer. Den holen sich die Leute, die du jetzt frisch eingestellt hast und werden dann entweder zu Kämpfern und Jägern oder zu Bauleuten und bauen dann. Handwerker. Und du kannst, Handwerkern, genau. Und du kannst rumreiten und an verschiedenen Spots auf diesem horizontal scrollenden Spielfeld Geld ausgeben, um Bauwerke zu errichten. Das sind dann entweder Barrikaden oder Wachposten oder Felder oder Mühlen und so weiter. Und nachts kommen dann die Fieslinge. Das sind so Kreaturen mit irgendwie Monstermasken, die kommen, machen deine Bauwerke kaputt, klauen dein Zeug und bringen deine Leute, also nicht um, aber sie machen sie wieder zu Peasants, so nicht affiliated Peasants, und du musst sie wieder neu bezahlen. Und das läuft halt ein paar Nächte lang. Ich weiß nicht, ob du es gewinnen kannst. Ich glaube, man kann es gewinnen. Man kann es auf alle Fälle verlieren. Das habe ich schon rausgefunden. Und diese Verbindung, es ist wahnsinnig stimmungsvoll. Und diese Verbindung zwischen dem Crunchy Numbers Game von wie viel Geld nehme ich ein, was gebe ich aus, wie balanciere ich die verschiedenen, kaufe ich einen Katapult oder kaufe ich einen Handwerker Sachen. Es ist aber nie so, dass du dich hinsetzt und nachdenkst, sondern du bist immer am Rumrennen und Rumreiten, weil du ständig in Bewegung sein musst, damit du deine Leute alle koordiniert kriegst. Darf ich dich spoilern? Ja. Das Ding ist nämlich, weil du gefragt hast, kann man das gewinnen? Ja, bei Kingdom New Lands ist es tatsächlich so, dass es ein Endgame oder ein Objective gibt, nämlich man muss ja dieses Schiff bauen, das man irgendwo im Wald findet, und das muss man dann langsam aufbauen. Das Ding ist allerdings, wenn man dann dieses Schiff gebaut hat und dann in zur See sticht, zu den neuen Ländern, dann beginnt das einfach von vorne. Also New Lands ist Teil 2. Ich bin gerade an Teil 1 noch. Ich habe Teil 1 und 2 mir besorgt. Es gibt auch einen dritten Teil. Der Two Crowns. Two Crowns heißt, der ist auch multiplayer-fähig. Oh Gott, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Bei den Und du hast auf dem Mac geguckt oder auf iOS? Oder ja, auf weil Kingdom Mac. Selber gibt es ja nur auf den Geräten. Kingdom New Lands gibt es auch für Switch. Wir müssen jetzt immer Switch empfehlen, wenn es ähnlich ist. Ich kann das sehr für Apple TV empfehlen. Apple TV sogar? Mhm. Okay. Oh, wow. Okay. Weil die Steuerung ist halt auch mit der Fernbedienung krass. Großartig. Mhm. Weil du brauchst ja nur links, rechts und Aktion. Mhm. Stimmt, ja. Oh. Ein Apple TV-Spiel. Ja. Kriegt es mal gekauft auf Apple TV. Das sieht auf jeden Fall. Hey Siri, Kingdom. Wirklich nett. Kingdom. Ich habe mir das damals gekauft, aber habe nie weiter als die ersten paar Sekunden gespielt, irgendwie. Mhm. Ja. Wir haben dann noch ein aktuelleres Spiel tatsächlich auf der Agenda, nämlich Ape Out für Switch. Ja, das war auch in der Devolution-Ausstellung. Neben dem dritten Spiel Hidden Folks, was ich sehr lustig fand, weil da sah der erste Screen genauso aus wie der letzte. Hidden Folks war von Anfang an, das ist so dem Kopf von Adrian de Jong fully formed entsprungen war dann nein, Hidden Folks. Er hatte diesen Illustrator. Genau. Hidden Folks kam ja so zustande, dass er diesen Illustrator kannte oder kennengelernt hat, der diese Art von Bildern gemalt hat. Und daraus entstand dann auch diese Idee. Aber ja, es ist halt sehr lustig, weil die Bilder waren von Anfang an so, wie sie waren. Nee, Ape Out kam ja gerade raus. Ich hätte es mir aber nicht angeguckt, weil alle gesagt haben, das ist wie Hotline Miami. Es ist insofern auch ähnlich, weil du hast auch so eine Top-Down-Perspektive. Ist von Devolver gepublished. Du spielst einen Affen, der ausbricht und dabei Leute ummanscht. So könnte man es kurz sagen. Es gibt vier Episoden, die immer in einem anderen Setting spielen. Und ich habe es auch jetzt schon komplett durchgespielt. Ich habe es mir auf der Switch geholt. Wow. Und muss sagen, ich finde es krass und fantastisch, wie sehr der Spieleentwickler es geschafft hat, diese ganz simple Prämisse umzusetzen in ein Spiel, die sich so anfühlt. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Affe, der ausbricht, total in Panik ist, wild und wütend hier Dinge tut, Leute gegen die Wand wirft. Alles ist hektisch und schon auch relativ brutal. Also dieses King Kong-Feeling in ein Spiel zu pressen. Ich hätte jetzt vorher nie gedacht, dass das eine Spielerfahrung ist, die ich machen möchte in meinem Leben. Ein Affen spielen, der so ausbrechen will. Aber für die kurze Zeit, und es ist relativ kurz, es gibt dann noch einen Arcade-Modus mit, wo du Punkte machen kannst, aber mir reicht jetzt die Story. Für diese kurze Zeit hatte ich richtig Spaß dran und eigentlich muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr schön konzeptuell zu sagen, ich nehme mir so eine Mini-Situation, wie fühlt sich ein XY in der Situation Z und mache daraus ein Spiel, was knapp ist, was man durchspielen kann in kurzer Zeit. Ich war sehr froh, dass ich es auch durchgeschafft habe. Es ist nicht super anspruchsvoll. Es gibt noch einen Hard-Modus, den habe ich noch nicht so richtig probiert. Ja, und tu alles dafür, also es war, glaube ich, 3 Jahre in der Entwicklung oder 4 oder so, tu alles dafür, dass diese spezielle Erfahrung sich in dem Spiel wieder spiegelt. Und ich habe selten Spiele gesehen, die das so gut hingekriegt haben wie Ape Out. Ja. Okay, spannend. Also ich habe ja schon vor kurzem gesagt, dass ich es mir gekauft habe und nicht darüber gesprochen habe, was bei mir nicht so gezogen hat, was einfach not my cup of tea ist. Weil ich finde es künstlerisch ein sehr schönes Ding. Also gerade auch von der Draufsicht, von dem, also auch das Einfangen von dieser Affenflucht so gefühlt. Auch so dieses Birdman oder wie hieß der Film, mäßige, das Drum-Solo, das Jazzige, das dann immer so ein bisschen, je nachdem wie du spielst, auch dann noch so Akzente setzt in der Musik und so, das ist schon alles klasse. Aber ich habe es gerade vorher nochmal angepackt, weil ich wollte auch noch vielleicht nochmal durchspielen jetzt vor dem Podcast, weil ich bin irgendwie so, habe aber 2, 3 Level gespielt und war dann wieder so, ja, ich laufe halt da durch die Gegend und schieße was. Ich würde das schon ganz gerne sehen, aber zieht halt als Spiel für mich nicht. Also ich weiß es nicht so genau, obwohl sie diese Elemente schön runtergebrochen haben. Also von, wenn man ein Draufsichtspiel, wo man irgendwie wegrennt und sich ein bisschen so von Halbsneak, also Leuten verfolgt wird und was passiert, dann haben sie tolle Elemente reingemacht, alles gut gemacht. Ja, ich habe noch keinen Spaß. So, das ist so. Also ich glaube, das ging mit Monoxid auch so. Der hat ja auch gesagt, der kommt nicht in den Flow rein, was ich nicht so ganz verstanden habe, aber ich kann total nachvollziehen, wenn du sagst, dir ist das als Spiel irgendwie zu trivial. Also da gibt es zu wenig Incentive, das zu spielen. Auch dann zu nervig im Sinne von, ich komme jetzt nicht ans Levelende und nur weil ich jetzt ein bisschen mehr entdeckt wurde oder nicht, weil ich ein bisschen zufälligeren, also so, also das, ich bin schon öfter in den Levels hängen geblieben jeweils und dann, wenn ich durchgekommen bin, habe ich nicht das Gefühl, ich habe es jetzt besser gemacht, sondern eher das Gefühl, ich hatte jetzt ein bisschen eine glücklichere Situation erwischt. So. Ja, und das unterstreicht für mich lustigerweise auch tatsächlich das Thema des Spiels. Also ich war auch in diesem Devolution-Vortrag von dem Spieleentwickler und der hat auch gesagt, wie nennt man das? Algorithmisch generierte Levels genommen. Und zwar nicht, um da jetzt Vielfalt zu schaffen, sondern um dieses Gefühl, dass ich weiß jetzt gerade nicht, was kommt und ich agiere hier Hals über Kopf aufrecht zu erhalten. Und ich kann super verstehen, dass einen das als Spiel vielleicht nicht kickt. Bei mir hat es trotzdem funktioniert, auch als Spiel. Als Aussage finde ich es irgendwie ein cooles Statement. Ja, also gesehen haben sollte man es mal irgendwo, also wenn man es mal bei jemandem in die Hand bekommt, sofort mal anzocken, angucken. Mhm. Es ist einfach ein künstlerisches Erlebnis so, aber halt nicht mal. Also jemand, der gerne Sandburgen kaputt macht, der wird vielleicht auch Spaß dran. Oder Luftpolsterfolie knibbelt, ich weiß es nicht. Und wem Hotline Miami gefallen hat, das ist in the same vein. Das ist auch sehr kinetisch. Die Art, wie der Affe sich bewegt und angreift, wirkt unglaublich powerful und unglaublich kräftig. Und es ist dieses eine Ding auf den Punkt gebracht. Also, das muss ich auch sagen, wenn es jetzt noch länger gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, nee, jetzt reicht's aber auch. Ja. Das denke ich mir bei der, nein, das denke ich mir bei dieser Fanboys-Folge. Bei dieser Folge. Das wäre nur eine schöne Überleitung zu unserem letzten Thema, nämlich es geht wieder um einen YouTube-Kanal, nämlich diesmal Numberphile. Ja, Numberphile, ich bin ja wie gesagt so ein bisschen am Zeug gucken, was mir irgendwie Bildung nahebringt, die ist Nummer, also Mathematik mit Zahlen hauptsächlich, also nicht jetzt andere Arten von Beweisen. In dem Fall ist es ein schönes Video von einem konstruierten Beweis mit Kreisen, wo vor allem der Vortragende oder der Videomachende sich einfach eine halbe Stunde lang freut über diesen Beweis. Und, das ist also den Teil fand ich besonders gut und an sich kann man da mal quer gucken, wenn man ein bisschen Mathe-Affinität hat. Da ist einfach geiles Zeug draußen, das so Ja, also ich mache das, wenn ich nicht schlafen kann, gebe ich mir sowas mal. Und das ist einfach, mich regt das an. Das ist immer so, da denke ich immer kurz mal, ach, vielleicht hätte man doch mehr mit Mathe machen sollen, weil das waren so die Knobel, die Geschichte, so diese Geschichten, die einfach, die mir gefallen. Und dann, wenn ich die Leute begeistert sehe und nicht irgendwie beim Vortrag einschlafen, wie unsere Nachfolge höhere Mathematikvorlesung dann später nach Wachenauer. Naja. I second that, ist ein netter Kanal. Definitiv. Gucke ich auch gerne. Wenn man sowas mag, mag man auch Wee Hart und potenziell Tom Scott. Ich dachte, also, um noch Source. Mehr Pointer zu geben. Oh Gott, es gibt so viele interessante YouTube-Kanäle. Lass es nicht anfangen. Okay. Ja. In dem Sinne, wenn wir nicht anfangen, hören wir auf. Wir sind am Ende der Agenda und ich möchte mich verabschieden. Wenn ihr wollt, hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus und Baba. Tschüss. Baba. Tschüssi. So Terry, this one's for you. I want to be the best, best, best, best. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Caterpie, Butterfree, Wurmple, Scorbunny, Sobble, and Grookey, Licky Tongue, and Licky Licky, Haxorus, Cofagrigus, Poliwrath, Miss Magius, Fracture, Crabrawler, Dewpider, Shellder, Cloyster, Haunter, Grimer, Golurk, Luxio, Swampert, Lilligant, Dynamo, Seismitoad, Politoed, Palpitoad, Seal, Parasect, Trevenant, Toxapex, Feel, Mandipa, Scatterbug, Graveler, Pelipper, Elgium, Picky, Peck, Clawitzer, Conkeldurr, Probopass, Scallopy, Delibird, Ursaring, Blaziken, Fennekin, Quilladin, Nidoking, Scrub, Kazampad, Rat, Woobat, Swoobat, Crobat, Golbat, Zubat, Poochyena, Caracosta, Teddy, Ursa, Umbreon, Lomamola, Chikorita, Gotharita, Drudagon, Snowrun, Tyrant, Chargeabug, Ninjask, Yamask, Avalug, Phidian, Drapion, Jolteon, Sylveon, Glaceon, Espeon, Jigglypuff, Igglybuff, Wigglytuff, Delmiser, Vine, Rockruff, Porygon, Porygon Z, Porygon 2, Ribbon B, Skuntank, Clank, Clink, Clank, Miltank, and Mitank, Luxray, Pidgey, Hitmonlee, Skitty, Happiny, Mudbray, Lotad, Durant, Superior, Gorgeist, Outland, Executor, Abracedra, Nidorina, Diwot, Chestnut, Primarina, Ammonite, Dragonite, Charizard, Magnemite, Meditate, Dusknoir, Ivysaur, Venusaur, Minior, Garbodor, Ariados, Tyranitar, Flamey, Meow, Meowth, Exploud, Wobbuffet, Ferret, Bellsprout, Starmie, Starly, Frogadier, Delcati, Escavalier, Venonat, Poliwag, Hippopotas, Spinarak, Marowak, Jumpluffy, Bass, Fungus, Amoongus, and Pidgeotto, Weepin' Bell, Victory Bell, Hakamo-O, Aurorosaur, Matisse, Medicham, Mamoswine, Slurpuff, Abebe, Feraligatr, Eevee, Sigilyph, Elekidan, Erythinkay, Rowlet, Golett, Honedge, Arcan, Croconaw, Zentret, Pignite, Bergmite, Mantite, Kakuna, Sudowoodo, Wishiwashi, Popplio, Abomasnow, Charmeleon, Darumaka, Hariyama, Sharpedo, Whiscash, Raticate, Sableye, Sandslash, Cricketune, Cutiefly, Beautyfly, Togepi, Volcarona, Magnezone, Lunatone, Roggenrola, Samurott, Oshawott, Whimsicott, Kangaskhan, Larvitar, Pupitar, Amistar, Kecleon, Togekiss, Simisage, Nidoqueen, Cottonee, Fortress, Elements, Jellicent, Bunnelby, Pillowswine, Carnivine, Illamise, and Remoraid. I think we are done with the triplet rap, so now let's rap to end. Educate. All right, here we go. Are you ready, friends? Hey, come on, let's learn a little something from the Pokemon. There's Persian and Mudsdale, Donphan and Huntail, Sandygast, Nosepass, Frostlass, Lapras. I love to say the Pokemon, but here's the catch. Saying them all kinda seems far-fetched. Let me ask you a question, wanna help me out? It's time to throw in more names. Come on, give me a shout.